Und ich sag euch, eines Tages wird unsere Geduld am Ende sein. Dann werden wir diesen frechen EU-Bürokraten, das freche Lügenmaul, stopf! Oh, wir sind schon live. Hallo, herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Schönen guten Tag, hallo. Wir hatten gerade noch eine interne Motivationsrede und wir wollen uns natürlich immer selber auf die Streams gut vorbereiten. Und wir haben euch heute ein Papier mitgebracht. Wir hatten das letzten Sonntag schon angekündigt, Combating Sexist Hate Speech vom Council of Europe, also die No Hate Speech Kampagne oder Movement macht da auch mit, die Gender Equality Unit und intern nennen wir das Papier Rage Porn, weil das einfach nur einen wüten kann, was da so drin steht. Und damit fangen wir mal an. Ja, hören wir auch auf. Heute mal ist unser Stream halt zu diesem Thema. Hier habe ich nochmal kurz eingeblendet. Also es geht ja um dieses No-Hate-Speech-Movement, was ja in Deutschland hier von den höchsten Gremien, die für Geschlechterquark hier zuständig sind, mit unterstützt wird. Also das wird ja aus dem Frauenministerium gespeist. Und hier sind ja auch diese Kybra Gümüşay und Frau Witzorek drauf auf diesem Bild. Und lauter Leute von irgendwelchen NGOs und so. Was es mit diesem ganzen NGOs-Kram auf sich hat und warum das jetzt hier alles irgendwie irgendwelche Feministen damit machen oder so. Das werden wir heute lernen in diesem schönen Pamphlet hier, halt von der Europäischen Kommission. Und hier sieht man ja auch schon das Logo des No Hate Speech Movement, sogenannten. Es geht hier halt um Combating Sexist Hate Speech. Die Veranstaltung hat stattgefunden im Februar diesen Jahres. Und dieser Report ist herausgekommen im März diesen Jahres. Also Solanum. Hallo Tomate. Und das Papier, also ist halt für die EU und also normalerweise sind ja so Papiere im Detail angucken eher nicht so interessant, aber wir versprechen euch, da gibt es einige gute Sachen in dem Papier. Also, oh ja. Ja. Weil das ist halt von ganz oben, ne? Aus der Kommission halt. Ja, und bitte habt im Kopf, dass was hier drinne steht, dass das halt wirklich so nah an der Politik ist, dass man damit halt auch wirklich was verändern kann. Also man sollte sich dann schon mehr Gedanken machen oder Panik bekommen, wenn man so ein Papier von höheren Stellen sich durchschaut. Doom and Gloom, sage ich euch. Ja, zum einen sieht man hier halt schon wieder dieses Menschenrechtsding, was ja mittlerweile, das habe ich ja auch schon in diversen Streams kommentiert, dass heutzutage irgendwie alles irgendwie umgedichtet wird, so zum, das ist ein Menschenrecht, dass die Leute da keine Worte irgendwie hören, die ihnen nicht gefallen, das ist alles ein Menschenrecht. Und das kommt hier natürlich auch wieder an. Und es ist halt gleich die Gleichstellung von, ist es eine Form der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Das ist also auch diese typische Geschichte. A, ist es eine Menschenrechtsverletzung und B, kann man es mit Gewalt gleichstellen. Ja. Also wir haben nicht umsonst den Tatbestand der Körperverletzung und den der Beleidigung. Aber das scheint der Kommission, die, da möchte ich auch nochmal dran erinnern, praktisch die Regierung der EU ist, also die Exekutive, das scheint denen egal zu sein. Interessant ist halt auch, dass es gibt ja aus gutem Grund sehr viele Argumentationen, warum Human Rights also nicht verhandelbar sind. Interessant ist hier, dass man sozusagen die Sprache dahingehend benutzt, einfach ein neues Recht dazu zu erfinden und sich dann direkt mal in Sachen Kritik einfach in einem Human Rights Begriff sofort baden tut und sagt, nee, Human Rights sind not negotiable. Also, weißt du, du tust was initiieren und was dazu dichten und dann tust du dich sozusagen einfach hinter den zu Recht geschützten, stark verteidigten Human Rights einfach verstecken sozusagen. Also, ja. Das hatten wir auch gestern in dem Stream, da hatten wir ja den Fall, dass da diese Deutsch Plus Leute gerne das ins Grundgesetz schreiben wollen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, halt eben auch, um das dann so hochzuheben, dass dann da niemand mehr widersprechen kann, dass man immer dann drauf zeigen kann und sagen kann, hier, da steht es doch, das ist doch hier ein Recht, das die Leute haben. Ja klar, und dann die Gegenseite einfach illegal, dann ist es gut, was wir machen. Das hat aber vor ein paar Jahren schon angefangen mit der Aufweichung vom Menschenrechtsbegriff, als sie, als halt die Diskussion war, so ist das Internet ein Menschenrecht oder ist das Internet ein Grundrecht? Aber da war wenigstens die Diskussion, sollen wir das zu einem Grundrecht machen? Und hat das Recht, ein Grundrecht zu sein praktisch? Passt das in die Anforderungen rein und so weiter? Und nicht wie hier, wo das einfach vorgenommen, also einfach angenommen wird. Ja. Ja, wir hatten ja auch letzten Mittwoch uns diese Istanbul-Konvention angeschaut und da wird sich ja auch heute so einiges wiederfinden. Das ist die Istanbul-Konvention und das ist ja auch schon wieder dieses Violence against Women muss bekämpft werden. Ja. Ja, vor allem Violence ist halt auch Kritik online. Also einfach nur Kritik. Ja, und das im letzten Absatz wird ja auch nochmal klar gesagt, dass freie Meinungsäußerung nicht freie Meinungsäußerung ist, wenn man sie benutzt, halt was zu machen, was diese Leute hier für Gewalt halten. Trying to silence women, also Frauen die Stimme nehmen, indem man sie kritisiert, wäre dann ja auch schon gefährlich. Man darf nicht vergessen, dass es hier um Sachen geht, die später mal in Gesetze gegossen werden können. Ja. Ja, es geht halt um diese Combating Gender Stereotypes. Das war ja auch in dieser Istanbul-Konvention drin, wenn ihr euch noch an unserem Mittwoch-Stream erinnert. Und dann wird natürlich das Internet hier auch gleich wieder, dass halt da die Sitten besonders roh sind, rechtsfreier Raum und so, also wird gleich wieder, es werden alle Klischees zusammengestopft zu dem Thema, die man finden kann. Yeah, a wide range of proposals for action by different stakeholders. Die Fragen von Videospielen die Rede. Ja, also wir haben Videospiele. Also in dem Absatz drunter werden feministische Jugendcamps vorgeschlagen. Später wird Gamergate auch noch erwähnt. Und wir haben dann European Action Day Against Sexist Hate Speech, was dann von der No Hate Speech Kampagne, so von der europaweiten Kampagne organisiert wird. Und damit man auf jeden Fall auch Nachwuchs hat, muss man an die Schulen gehen. Und man will einfach feministische Jugendcamps einführen. Und jeder Lehrer braucht sozusagen ein Briefing für gendergerechte Sprache. Und wir wissen ja um die logischen inkongruenten Argumente von der Patriarchatstheorie oder vom Intersektionalismus und das wird jetzt dann halt irgendwie jedem Lehrer beigebracht, dass er das jedem Kind irgendwie einimpfen muss. Also das ist halt wortwörtlich ideologische Indoktrination. Also wir waren hier bei diesem einen Treffen irgendwelche Youth Leader und Campaign Activists aus Kanada, Marokko und Mexiko. Oh nein, und aus Quebec. Der schlimme Teil von Kanada. Nee, ist das nicht Toronto der schlimme Teil von Kanada? Ja gut, aber hier auch. Ist es halt, glaube ich, einfach so, da will man nochmal zeigen, wir sind international, es geht nicht nur um Europa. Aber in Quebec reden sie alle Französisch, oder? Menschenrechte. Und die Leute, die das Papier verfasst haben, also es geht auch um UN und also es geht um weltweit. Also das ist so die Epiphanie sozusagen von die Gendergleichheit war lange eine Priorität des Council of Europe. Ja, super. Das ist natürlich auch eine der drängenden Fragen in Europa bei Bankenkrise, Migrantenkrise und so. Da müssen wir schon auch klarstellen. Ja. Da wundert mich nicht, dass aus Brüssel größtenteils Mist kommt, echt. To prepare for the seminar, participants received a background note on sexist hate speech. In der background note kommen Sachen vor, wie dass wir wir müssen Pornografie eindämmen. Gut, also so Revenge Porn, da braucht man auch nicht unbedingt von reden, aber generell, dass man danach schaut, dass man Pornografie eindämmt tut. Und es wird davon ausgegangen, dass jede Form von Sexismus nur damit was zu tun haben kann, dass Frauen als schwächeres Geschlecht betrachtet werden und dass darüber die Stereotype entstehen. Also man muss die Maskulinität dekonstruieren. Hier haben wir auch wieder die schönen Statistiken, 28% und 24% threatened und attacked. Ich wette, da ist auch wieder die Quelle, diese tolle Studie, die wir auch schon öfter gesehen haben. Hier sind schon Anita Sarkeesian und Zoe Quinn. Das ist der erste externe Link in diesem ganzen Ding. Und hier habt ihr schon die Leute hier, Crash Override Network. Da hatten wir ja den Con-Leaks-Stream, wo wir gesehen haben, dass Crash Override Network verwendet worden ist, um Leute zu stalken, zu doxen und zu belästigen. Und hier wird dann für die Gender Equality Unit wird das als irgendwas angeführt. Und falls da irgendwo ein Journalist draußen ist, da könnte man ein großes Fass aufmachen mit der Nummer. Aber es interessiert offensichtlich keinen. Nee, das ist kein Thema mehr. Also sieht man ja auch hier dran, dass die ganze Zoe Quinn und Con-Sache, Das ist nicht irgendwie relevant heutzutage. Nee, ist absolut auch für Deutschland nicht relevant. Das war ja in Amerika. Genau. Was hat das mit Brandenburg zu tun? Ist das nicht alles total anstrengend? Und wir müssen... Scheiß die Wand an, ey. Ja. Und also, Holla weg mit hier im Folien. Moment mal, Hartmopf war doch diese richtig beschissene Sache. Ja, war das nicht diese Pranger? Nee, Hardmob war dieses Ding, wo du dich registrieren konntest und da kriegst du positive Nachrichten zugeschickt. Oh. Ja, beziehungsweise es können sich natürlich auch Trolls registrieren. Das war Dr. Cartier Boobsoff aus Kanada. Und, ich glaube, wo kam der her? Aus Ungarn. Da hatte Jim ein Video drüber gemacht, wo er dann, das wäre ja wirklich eine Schande, wenn sich da jetzt ein paar tausend Trolls anmelden und die ganze Zeit kill yourself reinschreiben. Und bei dem Abschnitt, wo wir jetzt uns kurz die Background Note angeschaut haben, da gibt's dann den nächsten Verweis: Council of Europe Gender Equality Strategy 2014 bis 2017. Und darin wird darauf eingegangen, dass wir in alle all forms of education, also wir müssen das auf den Lehrplan setzen, wir müssen die Lehrer erreichen, das muss in allen Schulen, in allen Universitäten, überall müssen wir gegen Stereotype kämpfen, die immer nur dadurch definiert sind, dass das Männer das stärkere Geschlecht sind. Und wir müssen ein Komitee aufbauen, was sich europaweit darum kümmert, dass es auf alle Lehrpläne kommt, dass auch alle Lehrer so wie eine Datenschutzprüfung, Richtlinie, dass dann jeder Lehrer so eine Gender-Equality-Richtlinie befolgen kann. Und echter Stereotypen. Ja. Und das nächste Ding ist, dass man, also man will das auch in jede Form von Gesetz übergehen lassen. Also es werden alle Gesetzestexte. Zerstörung des Bildes der Frau als Unterlegene und Unterwürfige und der Stereotypen der Maskulinität von Männern. Also bei Frauen wird nur ein Aspekt entfernt, aber die Männer sollen komplette Vasektomie kriegen. Oder wie verstehe ich das? Nee, aber vor allem, was sind denn die Stereotypen von Maskulinität bei Frauen? Also Zerstörung des Bildes. Also da ich denke sofort wieder an die Buddhas vom Bamian, wenn ich das lese. Ey. Ja. Genauso, nur halt in philosophischem Sinne. Hier wird Zeug zerschlagen, was 1000 Jahre alt ist. Weil sich ein paar bunthaarige Idioten seit irgendwie 50 Jahren so einen Scheiß ausdenken. Ja. Und hier in dem Papier wird auch dran gebracht, dass they are also expected to promote international standards at the national level with a view to bridging the gap between legal and real equality in any given country. Also wir müssen uns darum kümmern, dass aus Equality Parität wird, dass du nicht fair behandelt wirst am Anfang, sondern dass du durchweggehend fair behandelt, also dass dein, was am Ende bei rumkommt, dass das auch gleichgeschalten wird. Ja, und hier ist ja auch wieder unsere beliebte Istanbul-Konvention. Und in dem Papier hier, da gibt es auch noch mal einen Teil, dass man sich einen Umverteilungsmechanismus überlegt. Also da wird es sozusagen drauf an, also man macht einen Vorstoß in die Richtung, dass es dann wirklich eine Man's Tax dann gibt. Also auch geil, Gender Mainstream beinhaltet die Umorganisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung politischer Prozesse. Ja, also es ist so. Aber der und Satz auch weiter hier, dass eine Perspektive auf Geschlechtergerechtigkeit in allen Politikbereichen, auf allen Ebenen, in allen Stadien durch die üblicherweise an Entscheidungsprozessen beteiligten Akteure berücksichtigt wird. Also wir müssen in Zukunft auch, keine Ahnung, beim Pflanzenschutzrecht drüber nachdenken, welchen Einfluss hat das irgendwie auf Männer und Frauen oder was? Wollte die totale Gender-Ideologie. In its various policies area, in particular the areas of justice, law enforcement, local government, media, culture, education, minorities, migration, Roma people, children's rights, bioethics, social cohesion, youth and sports, fight against corruption, trafficking in human beings and drug abuse. Die Bereiche will man sich zuerst vornehmen, um Sachen zu gendern. Und falls wir dagegen aufmucken, haben wir hier die No Hate Speech Movement, mit der wir gebrandmarkt mehr werden, wenn wir davon irgendwas zu kritisieren hätten. Also wenn uns das einfallen wollen würde. Also ja, ist hier auch wieder cool, ne? Hier wird jetzt eine Definition gemacht, Sex is Hate Speech is a form of social shaming that aims to degrade women, instill fear and insecurity, thus contributing towards maintaining and reinforcing a gender hierarchy and patriarchy in public places. Und da was ist die Quelle? Hat einer gesagt. Ich meine, Patriarchatstheorie ist genauso wie NWO-Theorie oder die weltweite jüdische Verschwörungstheorie. Ja, das ist eine Theorie. Das ist eine Verschwörungstheorie. Und da haben wir dann Politiker, die von einer Verschwörungstheorie auf EU-Ebene reden und dafür dann Veränderungen in der Gesellschaft wollen. Das ist, als würde der Gesundheitsminister auf einmal sagen, wir geben alles Geld den Homöopathen. Ja. Das ist völlig irrsinnig. Und dann wird ja auch noch das wahre Ausmaß von sexistischem Hate Speech wird ja auch noch verborgen dadurch, dass die Frauen, die davon betroffen sind, sich nicht beschweren. Ja. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Männer sich nicht beschweren, wenn sie jemand irgendwie im Internet beleidigt. Ja. Denken sich dann auch, ja, fick dich und gut. Ist im Internet gewesen. Was interessiert mich die Meinung von dem Idioten darüber, wer ich bin? Hate speech towards women occurs worldwide, offline and online, in every sphere of daily life, at school, in the family, in social circles, in the public space, at work, in times of crisis and peace. Jeder Aspekt im Leben soll von Gender-Aktivisten ergriffen werden. Sind sie schon durchgendert oder müssen wir noch an ihnen schrauben? Das. Ja, welche Seite ist das, wo wir gerade drauf sind? Das ist die Seite 8, oder? Das ist die Seite 9 jetzt mittlerweile. Auf 9. Moreover, ideologies such as extreme nationalism, conservatism, tend to be fertile grounds for to spread hate towards women. Also konservativ, also ich keine Ahnung, CDU, sagen die das nicht alles mit? Also einheitlich beschlossen ist ja, nicht das egal. Das ist ein geiler Spruch hier. Weil sometimes the defense of women's well-being, in Anführungsstrichen, ja, in so ein paar Plänen, ne? Das ist so, ja, dass es den Frauen gut geht. Airquotes. Is used to advance ultra-conservative or racist agendas. Ja, die meinen Köln Hauptbahnhof. Ja, das meinen die, ja. Und warte, da drüber ist auch noch Cinema, Songs, Videos, Books. Also, ja, geil. Education via Textbooks, stereotypical toys and video games, the family, the social life, as well as art, alle Teile von Kunst, perpetuate gender stereotypes. Also, das ist, keine Ahnung, Alter, Kulturrevolution, weißt du? Ja, ich habe es ja gestern auch schon mal mit Bildersturm und heute auch schon mit Bildersturm verglichen. Ne? Das ist wirklich so, wir müssen jetzt alles ändern. Das erinnert mich so ein bisschen an Mars Attack, nee, nicht Mars Attacks, wie hieß der mit den Weltraum-Nazis, wo sie sagen, ja, wir sehen uns jetzt drei Minuten komödiantischen Kurzfilm Der große Diktator von Charlie Chaplin an. Ja. Iron Sky? Ja, genau. Also so wird das laufen. Ja. Da müssen wir hier noch was schneiden, weil da sagt der Schatzi zu der Frau. Und dann müssen wir hier schneiden, wie, keine Ahnung, Errol Flynn irgendwie so maskulin von Piratenschiff zu Piratenschiff springt. Und dann haben wir hier die dünne Ausgabe von was macht denn dann die Lohaus, wenn sie nicht mehr zu Anais Nin wichsen kann, weil das gestrichen worden ist, weil da Passagen drin sind, die anderen Feministinnen nicht gefallen haben. Ja, das ist dann, da muss sie dann halt im demokratischen Frauenkonzil, kann sie dann halt ihre Stimme abgeben. Ach so. Ja, und das Problem der Online-Anonymität und Schutzlücken ja im Gesetz, die sind natürlich auch schlimm. Oh Mann. Ja, Schutzlücken im Gesetz, das hört sich so an, als wollten sie das vollständig verhindern. Das ist ja nur halt eben hier Impunity for Abusers, also die Belästiger und so dann halt davon kommen. Genauso wie diese ganze Sexualstrafrechtsnummer die ganze Zeit geframed wurde. Women in position of power are a particular target of hate speech. Das liegt nicht daran, dass die in positions of power sind, wie ihr das selber sagt. Das liegt wieder nur daran, dass das Frauen sind. Es ist völlig klar, Angela Merkel hier wird nicht von den Deutschen für das nicht gemocht, was sie gemacht hat, sondern das ist einzig und allein, weil sie Brüste hat und eine Mumu. Alter. Ja, sometimes adopt male characteristics to blend in. This is due in part to the deeply rooted patriarchy in society. Ich guck schon mal, wie oft das Wort Patriarchy in diesem Ding hier drin steht. Ich meine, es ist einfach, dass du ein Wort wie Patriarchat, also dass das so also in so einem Papier drin ist und so oft als eine Begründung herhalten muss. Also wir müssen den Amerikanern den Krieg erklären, wegen der New World Order. Also weißt du, das ist einfach so, es ist eine Verschwörung, es ergibt Sinn, wenn ihr mir nur lange genug zuhört und alle Buzzwords lernt. Weißt du? Ich war nur viermal drin. Das Patriarchat ist real, muss man wissen. Wenn man den Kopf nicht nur als Hutständer benutzt und so weiter und so fort. It was concluded that gender equality still has a long way to go to be effectively mainstreamed into society. Übersetzt heißt das, wir müssen das noch so lange strecken, dass wir bis an unser Lebensende Staatskohle kassieren können. Ja. Das ist Seite 10, oder? Oder ist das schon Seite 10, ja, die Medien. Online or offline, freedom of expression is often brandished as an ultimate right to counter calls for gender equality. Was für eine Frechheit auch von denen. Manche Werte anders zu werten als andere. The new media industry sometimes uses these legal loopholes and abuses the freedom of expression argument in order to allow the spread of... Also die machen das nur, die lassen die freie Rede nur zu und schränken die nicht so ein, um es zu ermöglichen, dass die Leute sexistische Hasssprache verbreiten. Das steht in dem Satz. Und andere Leute sagen... Anderen Leuten sagen die Leute dann, ihr seid Verschwörungstheoretiker. Nee, sorry, aber freie Meinungsäußerung ist kein legal loophole. Ja. Das ist... ja. Das hört sich an wie was man stopfen müsste, ne? So ein Loophole. Wie, die dürfen reden? Ja, die dürfen ja schon reden, aber nur der ideologiegerechte Anmerkung, weißt du? Unten drunter haben sie das ja dann auch schon in einem Kafka-Trap-Satz zusammengefasst. Es kann keine Gendergleichheit geben ohne Freiheit, also ohne Meinungsfreiheit, aber Meinungsfreiheit ohne Gendergleichheit geht halt auch nicht. Ja, das ist ein Satz, der gar nichts sagt. Da steht auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens steht der gleiche Mist. Das ist was mich an Politik und Medien wirklich nervt, diese Inhaltslehre. Ja, ich schreibe einfach, das ist wie so ein Kalenderspruch, der unter einem schönen Bild steht. Nee, vor allem, das ist eine total propagandistische Entweder-Oder-Sache, die da plötzlich draus gemacht wird. Wer sagt denn, dass man da wählen muss? Ja, die sagen das. Nö, die wollen nur das eine und das andere nicht. Und deswegen sagen sie, okay, man kann nur eins von beiden haben. Ja, aber es ist ja halt eben, nee, die sagen ja, dass man beides haben kann, aber halt eben auf eine Art und Weise, dass es halt, also wenn die jetzt sagen würden, so, wir wollen nicht mehr, dass die Leute sich frei äußern können und dass sie hier keine Freiheit mehr haben, dann würde die ja jeder wegjagen. Aber deswegen fremen die das ja so als Menschenrechtsding. Ey, denk doch mal an Gamergate zurück. Meinungsfreiheit muss erwachsen werden. Meinungsfreiheit darf sich nicht länger um Spaß drehen. Meinungsfreiheit muss immer irgendwie abgeklopft werden auf sozial-ethische Fallstricke. Das ist doch dasselbe Spielchen. Ich meine, wir haben ja auch schon das Framework für Toleranz, also European Framework for the Promotion of Tolerance, wo dann auch direkt drinsteht, dass Antifeminismus eine Form von Hate Speech ist. Also noch nicht mal dann Frauenhass, also Misogynies, ist dann nicht mal mehr Hate Speech, sondern schon allein die Kritik an der Ideologie ist dann Hate Speech. Ja, das haben wir ja schon vor längerer Zeit, hatten wir da auch Papiere gesehen, ich glaube von der Böll-Stiftung, wo drin stand, dass es im Endeffekt so weit gehen soll, dass Kritik an Feminismus praktisch halt Nazisprache gleichgestellt wird. Oder an Genderkritik. Aber hier ist auch noch ein großartiger Satz. Sogar in den nordischen Staaten, ja, wo es ja, also wo Gendergerechtigkeit ganz wichtig ist, wird manchmal die Meinungsfreiheit noch höher eingeschätzt als Gender Equality. So, und dann sagen die Leute auch noch, dass wenn man da Gesetze erlassen will, dann wird das als Zensur gesehen. Also selbst in den nordischen Staaten sind die Leute noch nicht ganz verblödet. Es gibt Sachen, die machen mir Hoffnung. Aber dass das auch so ist, wird so völlig unreflektiert dahingesagt. Es kommt nicht ein Nachsatz, vielleicht sollte man bei denen mal nachfragen, was ihre Kritikpunkte sind oder so. Sondern es wird einfach als bedauerlicher Zustand, den man aber irgendwie sicherlich ändern kann, dargestellt. Vor allem, was auch überhaupt nicht gleichstellbare Sachen sind. Also jetzt, hier die Menschen sagen nicht, was sie denken. Das wäre vergleichbar mit Gender Wage Gap. So ungefähr. So die Frauen arbeiten nicht, was sie könnten. Die Menschen sagen nicht, was sie sagen könnten. Oh, wir haben ein großes Meinungsfreiheitsproblem, weil die Leute nicht sagen, was sie sagen könnten. Dann wäre das vergleichbar. Aber das Argument macht niemand. Und ja, stattdessen ist das Argument, den Leuten wird verboten zu sagen, was sie sagen wollen. Und den Frauen wird eben nicht verboten zu machen, was sie wollen. Und trotzdem stellen die es gleich. Sexismus ist ein Menschenrecht. Indeed, the realization of gender equality allows for the expansion of freedom of speech. Wir wollen euch euren Freedom of Speech nicht wegnehmen. Wir wollen den nur verbessern, vergrößern. Versteht ihr? Lasst uns kurz dran schrauben. Und jeder, der Schweden belächelt, das wird EU-weit umgesetzt. Wir kriegen schwedische Verhältnisse in Gesamteuropa. Jeder, der Schweden belächelt. Hey, gib mir deine Meinungsfreiheit, kannst du 2 Wochen nicht benutzen und ich tune den ein bisschen und dann hier, kriegst du doppelte Horsepowers raus, Motherfucker. Ja, absolut. So. Targeted Groups. Das ist dann Seite 11, oder? Ja. Pimp my free speech. Genau, Zuhälter haben eine freie Sprache. Also junge Mädchen sind natürlich besonders schwer betroffen und Participants highlighted young women as vulnerable target a group who do their sex and age. Young people in general lack media literacy and knowledge of their rights. In online and offline environments such as school, children and adolescents use violence and abusive derogatory language and expressions of sexism disguised as jokes. Girls have sometimes integrated this code, and as a result, some of them also perform sexist hate speech or do not take a stand against it. But most young women participants stress that they had been confronted by sexist hate speech coming from young men countless times. Internalized misogynies. Wenn du nicht für unsere Bewegung bist, dann hast du die Hasssprache der Gegner in dich aufgesogen. Dann hast du den Code in dein Programm integriert. Ist er echt drin mit dem Internalized Misogyny? Internalized Misogyny steht nicht drin, aber deswegen brauchen wir doch dann Feminist Youth Camps, damit wir die Mädchen wieder, weißt du, auf den Damm bringen. Ich finde es auch schon lustig, dass dann hier die Frauen wiederum, die haben dann wieder ein Recht darauf, dass sie nicht diskriminiert werden wegen ihrer Religion oder wegen ihrer politischen oder anderen Meinung oder Glauben. Was ist denn auch mit Participants highlighted young women as vulnerable target group due to their sex and age? Ist ein junger Mann oder ein Kind in der Schule nicht durch Alter genauso? Also ich meine, es ja, werden doch auch Jungs harassed und geprügelt. Aber und was du nicht verstehst, ist, dass Frauen schwächer sind als Männer. Das wollen wir uns damit sagen. Oh, ich dachte, das ist ein Frauen soziales Konstrukt. Weißt du, Frauen sind weich. Das ist aber doch ein soziales Konstrukt, so eine Ahnung. Ja, das wird hier aufgebrochen, dadurch, dass man, keine Ahnung. Es soll ins Gesetz gegossen werden, dass die sexistische Hasssprache sich dadurch definiert, dass Frauen als minderwertig empfunden werden. Und damit haben wir dann auch irgendwo so, ich weiß nicht, kann man dann sexistisch gegenüber Männern sein? Geht das dann überhaupt so? Nee, es gibt doch keinen Sexismus gegen Männer. Das ist doch genau wie mit dem Reverse Racism, der eigentlich nur Rassismus ist und trotzdem nicht existiert. Ja, und Whataboutism ist voll kindisch. Nur Islamism ist cool. Habt ihr das gestern gesehen? Das hatte ich nochmal gepostet vom Spiegel. Nur die Islamisten können Aleppo noch retten. So, was? Ja. Was? Ja, das bestimmt. Ah ja, vom Spiegel. Ah ja, gut, Malala Yousafzai. Gods have integrated this code. Emma Watson, bla bla bla. Mhm. Ach, die arme Emma Watson irgendwie, kaum Mitte 20, Koffer voller Millionen zu Hause und dann sagt im Internet jemand böse Worte zu ihr. Das muss schon echt schlimm sein, oder? Wurde eigentlich diese Malala severe harassed? Also von Islamisten. Also das, ja, ich weiß von nicht. Den Leuten, die sie da irgendwie angeschossen haben, ja, von denen vielleicht. Aber ja, doch halt auch nicht wirklich, weil sie eine Frau ist, sondern weil da die Religion einfach scheiße ist. Die hätten einen Mann doch genauso verfolgt, der ich meine, guck halt den, wie heißt der, ach, fuck, der heute die Rede gehalten hat, die Rede, die du gepostet hattest heute. Abdel Samad. Genau, also aber das hat nichts natürlich damit zu tun. Das geht nur um Mann oder Frau, oder? Ja, außerdem hat diese Malala auch selber erzählt, dass ihr Vater da auch bedroht wurde von den Leuten. Mhm. Und der hatte sich da noch ein bisschen stärker involviert, was er halt auch eben konnte, ne, als erwachsener Mann. Und ist da halt auch nur also froh, dass er da nicht mehr involviert ist jetzt. Ja. Aber das, da redet natürlich keiner drüber. So jemanden gibt keiner einen Nobelpreis, ne? Weil das ist ja auch nichts Besonderes, wenn der Mann da sein Leben riskiert. Das erwartet man ja von dem. Examples were given of severe stalking and harassment of women politicians in several countries, including spraying private images, comments on their physical appearance and sexist insults. Stalking war für mich irgendwie immer noch, wenn jemand irgendwie jemanden verfolgt und so. Also wirklich. Ja, das haben sie jetzt mittlerweile auch geändert zu, der liest mal einen Twitter-Account mit. Und ich meine, weißt du, mit den Frauen, also mit den Politikerinnen, ja, hier ist das Auto, was von der Petri angezündet worden ist. Und das ist der größte Spruch aller Zeiten. Das Auto von der Petri, was angezündet worden ist, bitte. Nee, aber weißt du, da war ja dann so irgendwie so, ja, das ist der Hass, den die AfD sieht und das haben sie jetzt verdient. Da ist dann, ja, natürlich. Kein sexist Ding. It's okay when we do it. Ja, also. Ja, aber dann lasst uns echt einen Moment innehalten für diesen Spruch, den der Chris da gerade gehighlightet hat, weil das ist nach Gamergate und all dem, was wir hier Woche für Woche machen, doch endlich jemand, der uns die Wahrheit sagt. Journalisten sind Ziel von Hasssprache, weil ihnen beigebracht wurde, die Wahrheit zu sagen. Und also letztes Jahr wurde vom European Federation of Journalists ein Report gelauncht, der sagte, Corruption in the media is killing ethical journalism. Und er hat EU-weit Beispiele aufgelistet, wo in sämtlichen EU-Ländern es Probleme damit gibt, dass der Journalismus immer unethischer wird. Und das ist auch relativ einfach zu erklären. Die ganzen Zeitungen gehen pleite und man hat einfach weniger Geld und die Journalisten machen einfach eine scheiß Arbeit. Und also wenn es dann irgendwann lokal ist, also bundesweit kriegst du ja noch Sachen durch, aber in der lokalen Politik ist mittlerweile für Korruption Tür und Tor geöffnet, weil es einfach keine Journalisten mehr gibt, die das eventuell aufdecken könnten. Und Journalismus steckt in der Krise. Aber Journalists are targeted because they are trained to tell the truth. Ja, auf jeden Fall. Trainiert, um die Wahrheit zu sagen. Vielleicht fehlt da aber auch, wie so oft, vielleicht hat der Ebmeier die interviewt und der nächste Satz fehlt. Und sie sagt halt, sie sind zwar ausgebildet, das zu tun, tun es aber nicht. Und deswegen kriegen sie den Hass. Und das ist hier nur sinnentstellend zitiert. Das könnte natürlich sein. Ja, aber den Satz muss man echt, den rahme ich mir ein und hänge ihn übers Bett, glaube ich. Damit ich nicht mehr so gemein bin zum Kogel. Also ich hatte auch, als sich die saudischen Frauen zusammengeschlossen haben, den Hashtag created haben, Stop Enslaving Saudi Woman, habe ich das an Dutzend Redaktionen weitergeleitet, dass da Frauen versuchen hier, also basisdemokratisch, natürliche Zivilgesellschaft, darauf aufmerksam zu machen, dass sie keine Rechte haben. Also dass sie in der Konstitution von Saudi-Arabien diskriminiert werden. Was ich da gehört habe, ich habe von heute plus habe ich eine Antwort bekommen und da hieß es, man hat keine zwei unabhängigen Quellen, um das tatsächlich zu verifizieren. Boah, alter Schwede. Ja. Ausgerechnet von den Wichsern, ja. Ja, wo man dann... keine zwei Aktivisten, die das sagen, dass da was im Zug passiert ist oder was. Ja. Durch. Also weißt du, im Zug passiert, kann man direkt highlighten. Aber wenn eine Frau nicht studieren darf, weil das Familienoberhaupt sagt, nö, da sagt man dann, ja, wir haben keine zwei Quellen. Nachdem ich dann... Wollen auch Saudi-Arabien wahrscheinlich nicht Unrecht tun. Ich habe dann ein halbes Dutzend Quellen nachgeliefert und meinte, ich kann ihn zu mehreren Leuten, auch zu Frauen, die selber dort aktiv sind, kann ich ihnen den Kontakt herstellen. Das war's dann. Ich habe da nichts mehr davon gehört. Aber Hashtag im Zug passiert. Hashtag ausnahmslos. Hashtag möchte gern Kackdrecks Öffentlichkeit. Die wurden wahrscheinlich schon gebrieft mit dem ganzen Gender-Dreckscheiß, den sie da veranstalten. Ohne Spaß. Also Stop Enslaving Saudi Women war ein tatsächlicher Hilfeschrei, wo diese ganzen Leute, die die Haltung zeigen möchten, mal tatsächlich was hätten machen können. Ohne Spaß, Alter. Rage. 2015 starben 109 Journalisten und Medienmitarbeiter und drei sind bei Unfällen gestorben. Was? Okay. Und deswegen kann das Arbeitgeber entmutigen, Frauen weibliche Journalisten ins Feld zu schicken. Also das heißt wieder mal, das weibliche Leben ist den Leuten mehr wert als das männliche oder ist die einfach unfallgefährdeter, die Frau? Oder was ist das wieder für eine komische Einordnung hier? Also dieses Hin und Her zwischen Frauen können alles genauso gut wie Männer, aber dann darf man Female Journalists nicht diesem schrecklichen Druck aussetzen, der da draußen herrscht, oder was? Hier sind zwei Frauen, die fallen immer hin und sterben. Also einfach die fallen eine Treppe runter oder so, einfach ganz von selbst. Und das ist einfach, weil Frauen so ungeschickt sind. Und deswegen kann man halt, das geht nicht. Ja, das treibt die Sterbensquote hoch. Also ich meine, in den Statistiken sind halt auch zum Beispiel die Leute von Charlie Hebdo und auch in Libyen zum Beispiel ein TV-Sender. Interessant bei den Namen ist, manche von denen sind eher etwas meinem Kulturkreis weniger entsprechend, aber der überwiegende Anteil von den Namen, die ich überprüft habe, also es sind halt alles Männer, die da irgendwie abgeschlachtet werden für Meinungsäußerung. Aber wir haben Sexist Hate Speech, die wir unbedingt außer Kraft setzen müssen, weil das ist, it harms women. Also the women's. Ja, the women's. We believe it is strange that authorities can take someone to court for making a joke about a bomb in an airport on Twitter, but the same can't be done in cases where women journalists and commentators have received abuse abuse which details, for example, which parts of a woman's body should be raped, how they should be violently murdered, or that a time bomb will go off their house. Jetzt überlegen wir doch mal als ganz normaler Mensch, warum ist es... Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dieser Satz jetzt mit which part of a woman's body would be raped endet. Ich dachte jetzt irgendwie cut off oder so. Ich meine, welcher Körperteil vergewaltigt wird, ja, das Ohr oder was? Ja, aber ich finde auch, da ist ja das, da ist, das kann man doch mit Vernunft, kann man diese Frage doch klären. Wenn jemand, der Typ wurde freigesprochen. Ah. Der Typ, der den Witz gemacht hat, wurde freigesprochen. Wegen Meinungsfreiheit. Weiß so. Aber das ist ihr Beispiel. Ja, und vor allem auch verhaften und dann wieder freilassen, weil wir Frauen sind und hysterisch sind. Ja, und es gibt doch einen Unterschied zwischen jemandem, der eine Komplettevakuierung eines Terminals und Schaden für alle möglichen Leute, wirtschaftlichen und so, auslöst, als jemanden, der jemandem halt, ich finde es auch scheiße, wenn Leute Vergewaltigungs- oder Morddrohungen kriegen, aber das ist doch nicht zu vergleichen mit dem Aufwand, den dieser Mensch verursacht, der einen dummen Spruch über eine Bombe an einem Flughafen macht. Ich sehe da überhaupt keinen Paradox dazwischen. Und der trotzdem noch freigesprochen wurde. Also. Never say hi Jack at an airport. Ist da eigentlich schon wieder ein neuer Buchstabe reingekommen? Was ist denn I nochmal? Intersex. Buchstabensuppe. Ne? I ist Intersex. Ja. Das Q. Aber da muss doch ein Sternchen dran, oder? Insgesamt. Ja, ja, und wo ist das Plus? Und der Unterstrich. Und das P. Was ist mit dem? Das P fehlt. P, was war P? Ja, pädophil. Ah, scheiße, stimmt ja. Hey, ich meine, die kann auch nichts dafür. Ja. In Albania, newspapers question female politician capacities based on their physical appearances. Ja, Albania. Noch Fragen? Ich meine, von Albanien gibt es auch einen Report, dass der Staat mit der Mafia sozusagen verschmolzen ist. Also, dass du sozusagen eigentlich einen neuen Staat dort bräuchtest, weil der Staat ein Failed State ist. Ja, und das ist auch für Europa ein echt gutes Beispiel, Albanien. Also, so was Bildung angeht, was Umgangsformen angeht, etc. Und komisch, die Leute in Syrien sind immer traumatisiert, wenn sie aus dem Krieg kommen. Die Albaner haben auch zig Jahre Krieg hinter sich. Vielleicht ist dieser Hate Speech nur ein Ausdruck ihrer Traumatisierung. Ist doch bei uns auch oft so, wenn die Leute Allahu Akbar, ich fick deine Schwester rufen. Peace be upon her. Yes. Ja, danach dann. Ja. Und warte, nee, das kommt erst später. Seit ich 16 kommt was richtig Gutes. Aber ja, ich habe Angst. Ich finde erst Seite 23 und 24 sind am schönsten. Also bei Seite 16, ich fange schon mal an mit dem Zitat. In 2015 in Montreal, Kanada, a pro-rape and masculinist activist could not be prevented from delivering his sexist hate speech. Legislation often needs to be updated to include and explicitly add gender and sex as prohibited grounds for hate speech. But many states can already use or implement existing legislation to prosecute sexist hate speech. So gemeint ist da Rouge V, Pickup Artist, der da sein Pickup-Ding gemacht hat. Und da gibt es ein Video von ihm, wie er von einer Gruppe von Leuten belästigt wird, wie man ihm Bier ins Gesicht leert und wie man ihn aus der Stadt treiben will. Finde ich cool. Das nennt man Zivilcourage, wenn da die Barbaren aus dem Osten zurückgeschlagen werden, sag ich mal. Ja, weißt du, so Golddigger-Bücher, wie man sich einen reichen Mann angelt und so, das ist in Ordnung. Aber jemand, der dann anderen Männern erzählt, ja, so kriegst du deinen Schwanz feucht, das ist dann Hate Speech und muss, keine Ahnung, haram. Ja, weißt du? Hier geht es jetzt wieder los mit bestehenden Grundrechten, ne? Und da ist es dann hier, however, the right of freedom of expression is not an absolute right. Ja, ja. Oh. Ja, Aufruf zur Gewalt ist die Ausnahme. Punkt. Ja. Und, ach Gott. Und auch das mit Rouge V ist schon wieder, ne? Oh, ein Men's Rights Activist. Der ist keiner. Der identifiziert sich nicht so, der distanziert sich von den MRAs. Aber sein Name wird ja noch nicht mal mehr gesagt. Also er ist zwar gemeint, aber man nennt das ja noch nicht mal mehr, weil sonst könnte man das ja überprüfen, ob das tatsächlich der Fall ist, weil Pro-Rape-Aktivist. Also was? Ja, das haben wir ja schon 100-mal geklärt, dass es von ihm diesen satirischen Artikel gab, den dann alle zum Anlass genommen haben, den mal ernst zu nehmen, ausnahmsweise. Ja. Also der Typ ist ein Honk, außerdem, dass er ein Pickup-Artist ist. Der ist einfach ja, sehr von sich selber überzeugt, aber für mich überhaupt nicht überzeugend. Ja, auch generell diese Return of the Kings-Seite. Ich hatte da kann man auch We Hunted the Mammoth zitieren mit der gleichen Glaubwürdigkeit wie Return of the Kings. Wie hat mal ein paar Videos jetzt gemacht über die über Return of the Kings-Artikel. Das ist ja totaler Bullshit, den die labern. Unglaublich. Den gibt es immer noch, den habe ich lange nicht mehr gehört. Der unverändert. ja, und hier steht es drin, dass der Interpol-Konvention jetzt also endlich der erste legal verbindliche Definition von Gender drin steht. Und zwar, dass das alle sozial konstruierten Rollen, hier Behaviors, Activities und so weiter sind und die von der Gesellschaft gegeben werden, und das Verhalten dann vorschreiben für Männer und Frauen. Was ist denn mit den ganzen indigenen Völkern und so, mit denen, die jetzt noch irgendwie so in einem vortechnischen Zeitalter leben? Müssen die dann auch, werden die auch gegender mainstreamt? Wenn es in Australien durchkommt, müssen dann auch die Aborigines, die noch irgendwo nach der Sitte ihrer Vorväter leben, müssen die sich dann auch durch Mainstream lassen, oder ist... Das ist so typisch, dass du jetzt wieder mit völkischen Ideen ankommst. Da habe ich erst die Tage gelesen, dass die Kalahari-People, also von die Götter müssen verrückt sein, also so ein indigenes Volk in Afrika, dass die getargetet werden und dass die jetzt dann Schulpflicht zwar ausgenommen werden, aber dass die umgesiedelt werden sollen und dass das auch noch ist. Ach ja. Ja, das ist ja auch wieder hier zitiert aus der Sache da mit dem Unwanted Verbal, Non-Verbal. Das haben wir ja letzten Mittwoch auch schon besprochen. Unwanted Verbal, ist das schon, wenn ich Hallo sage, oder? Ja, sicher, klar, wenn das unwanted ist. Ja, aber unwanted Non-Verbal Conduct könnte ja auch sein, dass ich einer Frau in die Augen gucke. Ja, zum Beispiel. Stare Rape. Ja, Stare Rape. Male Gaze. Und halt dann eine Klappe. Da könnte man eigentlich. Oder die hat irgendwie ein T-Shirt mit einer extrem herausstechenden Aufschrift. Und dann lese ich diese Aufschrift. Aber dann ist natürlich, du hast mir auf die Brüste geguckt. Vielleicht kann man als Mann dann einfach sich eine Burka überziehen. Da sind die Augen ja nicht so genau zu lokalisieren. Ja, deswegen tragen die ganzen Leute heutzutage Sonnenbrillen. Das muss dann aufhören. Das muss aufhören, Sonnenbrillen. Das ist ja dann, das geht ja nicht. Du kannst ja hingucken, wo du willst. Ja, eigentlich eine gute Frage. Müssen wir mal ein paar Feministinnen fragen, wie das denn mit Stare Rape ist, wenn derjenige eine Sonnenbrille trägt. Weil dann sieht das ja die Frau. Wenn im Wald jemand gestare raped wird, ohne dass jemand da ist, passiert der Stare Rape dann überhaupt? Was ist, wenn er das über Google Earth macht? Ja, oder wenn eine Webcam, es gibt ja so Webcams, da läufst du drunter durch, du weißt es gar nicht, dass dich da jemand stare-raped. Das ist schrecklich. Achso, und da gibt es dann, das kommt, ist glaube ich noch auf der Seite. Das ist auch schön. Die traditionellen Medien sind stärker legal irgendwie eingeschränkt und müssen Codes folgen, hier ethische und so. Aber die Social-Media-Plattformen und die Intermediaries, die müssen diesen Regeln nicht folgen, was natürlich völliger Quatsch ist. Das zeigt ja, dass sich zum Beispiel die Leute in Deutschland dran halten müssen, keine Hakenkreuze zu zeigen und das möglichst schnell von ihren Sachen zu entfernen, wenn das ja, in Deutschland zugänglich ich ist. Ich glaube, das so. Meinen die nicht unbedingt. Ich glaube, die meinen eher so Sachen wie, dass du dich halt da bei irgendeinem Rundfunkrat beschweren kannst, wenn ein fieser Beitrag über Frau Kahane gelaufen ist. Ach so, ja. Ja, das braucht ja eh keiner. Was aus der ZDF-Mediathek entfernt wird, wie dieses halt ungefähr Ding da. Und der Revenge-Porn-Laws, also normalerweise machen das Frauen mit dem Revenge-Porn so, dass sie das dann auf Facebook teilen. Und es kommt häufiger vor, dass, also suche ich nachher noch raus, packe ich in die Quellen, dass Frauen Revenge-Porn teilen. Also wenn es ein Mann macht, dann lädt er das auf einer speziellen Webseite hoch und eine Frau tut es dann aber in Facebook an alle Freundinnen, Bekannte verteilen, um die Leute zu schämen. Und es tritt auch häufiger auf. Ist auch so ein interessanter Nebenfakt. Aber nur Männer sind sexistisch. Also das wissen wir jetzt. Also, wir wissen das, aber das müssen noch viel mehr Leute erfahren. Na, dadurch, dass du gesagt hast, Fakt, hast du dich ja selbst schon entlarvt mit deinem patriarchalischen, mit deiner patriarchalischen Agenda. Ja. Fakt. Dank der erfolgreichen Arbeit der Women's Rights Activist kann man jetzt einen Blockbutton benutzen, sagt uns der zweite Absatz. Das sind nur, was? Sind nur die Women's ja. Rights Activists gewesen. Genau, vorher gab es das nicht. Das gab es auch schon wieder das gute alte However. Nee, aber ganz ehrlich, das mit dem Blockbutton, den gab es schon immer. Also, na gut, nicht ganz schon immer, aber schon Report gibt es doch. Report gab es schon in jedem Forum, als ja. Twitter noch irgendwie ein Glänzen im Auge seines Vaters war. Ja, also das gibt es auch schon, bevor man HTTP als Protokoll verwendet hat. Also, kennt ihr noch diese Women Action at Media-Ding? Das war ja auch so drei Feministen von irgendwoher. Das waren die, die rausgefunden haben, dass Gamergate irgendwie gar nicht so hateful ist. Ach, stimmt genau. Ja, das war ganz peinlich für die. Ja, die den Thunderbolt und so da eskaliert haben, also wahrscheinlich dafür zuständig waren, dass der von Twitter geflogen ist für einen kurzen Moment. Ich frage mich ganz ehrlich, wenn da jetzt steht, worked with Twitter on its reporting mechanism. Users being considered abusers. Das wäre eine gute Anti-Drogen-Kampagne. Users are abusers. broad agreement that the criminalization of blasphemy and defamation is an unacceptable infringement of freedom of expression. Ja. Nee, aber wenn er jetzt steht, Wham hat mit Twitter zum Beispiel über bei der Blockfunktion zusammengearbeitet. Die Blockfunktion ist identisch. Seit Ewigkeiten. Ja, die haben dann wahrscheinlich gesagt, wir wollen einen Account, wo man sofort ernst nimmt, wenn wir blocken. Dass du dann sozusagen Moderator bist für Blockding, also Privilege Reporting. Gebt uns die Macht. Ja, weißt du, und das ist dann die Invention mittragen, weißt du, wir haben Twitter erfunden. Seitdem man bei Twitter die Sachen ja teilen kann, diese Blocklisten, da gibt es ja quasi so ein paar Leute, die halt viele Follower haben, die sich häufig drüber auskotzen, dass alle Leute so böse sind, also was wie Will Wheaton zum Beispiel. Ne? Und da gibt es alle möglichen Leute, wie, dann, wie der Lauer von der SPD. Teilt der auch seine Blockliste? Naja, also der ist ja kurz mit mir aneinander geraten und so. Und daraufhin haben ziemlich viele Leute unter den Tweet dann mir erzählt, dass sie komischerweise auch geblockt sind, obwohl sie nie was mit ihm zu tun hatten. Also vielleicht hat ihm jemand Randys Blockbot empfohlen, habe ich überlegt. Ja, kann sein. Bei Randy muss ich immer an Bill Hicks Randy Goatboy denken. Aber naja. Ich immer an Randy Marsh. So eine Beleidigung für Randy Marsh. Why does everything suck so hard? Ja. Initiativen und Projekte. Jawohl, jetzt geht's richtig ins Eingemachte. Nicht egal. No hate speech. Hier eine Liste von gescheiterten, idiotischen Initiativen, die niemand ernst genommen hat oder befürwortet hat. Frauen sind 27 Mal mehr gefährdet, Online-Abuse zu bekommen als Männer. Und was? Ja, interessanterweise ist die... Was? Das ist doch völliger Quatsch. Es ist also, doch... Die Leute, die wegen Online-Belästigung drankommen, also vor Gericht kommen, das sind in der Regel junge Frauen, Mädchen unter 18 Jahren wegen Facebook böse Mädchen klicken Geschichten. Also das ist die größte Gruppe, die den Richter sieht. Mädchen unter 18 Jahren. Und das kommt ja auch noch von dieser furchtbaren UN-Broadband-Kommission. Ja. Moment mal, das kommt sogar aus dem Report on Cyber Violence, ja. Der überall debunked worden ist. Ja, und der überhaupt gar nicht mehr da auf der Seite steht, oder? Ja, der ist zurückgezogen worden. Also der Report on Cyber Violence hatte aufgeführt, dass Polizisten in New York mit Pokémon, also der Gameboy-Version Pokémon Blau und Rot, dazu trainiert werden, also enthemmt und entmenschlich zu werden, damit sie eher auf Leute schießen und dass sie schwarze Leute abschießen. Weil sie Pokémon spielen auf dem Gameboy. Das stand in diesem Report drinne. Ich weiß nicht, was du damit für ein Problem hast. Das ist doch vollkommen rational. Gotta catch them all. Black ja, Pokémon ist ein Weg in das Satanische. Und ich meine, in dem Report waren halt auch ein Drittel der Links, die Quellen sein sollten, waren so cdrive/ownfiles/thefile.doc. Da ist er wieder. Ja. Ach, gibt's ihn wieder? Naja, hier ist er noch verlinkt. Ach gut, ist ja interessant. Da haben die sie nicht... mal gucken, gibt's sie noch? Kickstarter, Hardmob. Ach ja, stimmt ja, das war ja das Ding. Ja, gehen wir zu den Quellen. Wie peinlich. Ja, das hat wohl nicht neu gemacht. Die verlinken das einfach nur noch. Dieses zurückgezogene Ding liest ja eh keiner. Wen interessiert? Das wurde ja zurückgenommen und dann haben sie gesagt, ja, wir werden das innerhalb von einem Monat wieder hochladen mit korrigierten Quellen. Und ja. Das war jetzt vor einem Jahr oder so. Und weiter oben steht auch das mit dem Pokémon irgendwo in den Quellen, aber das... Such mal Pokémon. Also steht nicht im Quellenverweis drin, wenn ich mich richtig erinnere, aber es war relativ oben und es war eine Seite von einem evangelikalen Priester, der gesagt hat, Satanismus und Pokémon und Polizeigewalt. Den haben die das war wahrscheinlich der gleiche, der mal ja, in einem von den Thunderfoot-Videos vorkam, glaube ich. Ja, also so viele gibt es da, glaube ich, nicht, die sich mit dem Quatsch beschäftigen. Hier, Gamergate, take back the Internet und take back the Insanity. End Gamergate 2014. Ja. Sehr erfolgreicher Hashtag. Take back the tech. Imagine a feminist Internet. They're attacked by Gamergate. Ich habe diesen Hashtag TakeBackTheTech noch nie gehört. Ja, das soll auch eigentlich mit CH, glaube ich, geschrieben werden am Ende. Ja. Ich kann mich wirklich ganz dunkel daran erinnern. Am Anfang. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe darunter geshitpostet. TakeBackTheDick. Ja. Das wär eigentlich ein guter Anti-China-Hashtag. TakeBackTheTech, the tick in our tech. Ja. Take back the cake. Take back the cake. Ja, Mann. Oh, ja, der wäre auch topical. Wenn wir nicht Not All Peppies hätten, dann wäre Take back the cake auch gut. Genau. Oh, Mann. Take back Gamergate 15. Stellst du unten drunter, Gamergate is a term used to identify a reactionary and violently. Oh Gott, violently. Okay, was ist der Unterschied zwischen frauenhasserisch und viral frauenhasserisch? Weil stecke ich damit jetzt Leute an, die eigentlich keine Frauen hassen? Ja, mit Sicherheit. Also deswegen muss das wahrscheinlich so contained werden, weil wenn die Feministinnen lange genug mit Gamergate dann reden würden, dann würden die auch alle Frauen hassen. Weil es viral ist. Media, Critic, Bullshit Artist. Ja, wobei virulently, das ist ja so scharf, giftig ansteckend. Also das ist in dem Fall nicht viral. Also die wollen herausstellen, dass Gamergate eine ganz neue Sorte von Hass gegen Frauen erfunden hat. Einzig und allein, um Anita und Zoe zu harassen. Interessant ist, dass Zoe niemals irgendwas vor Gericht gegen Joni machen konnte, weil, keine Ahnung, Pipi-Taka-Tuka-Land halt nicht existiert. Also, aber das ist wieder toll, ne? Die Misinformation. Ja, ja, das hat mit Sarkisien begonnen. Bullshit. Ja. Leute. In 2012 hat ja. Das Gamergate angefangen. Ja, klar. Alternative Geschichtsschreibung. Naja. Ist auch auf UN-Ebene. Das komische Peng-Kollektiv gibt es doch in Deutschland auch, oder? Ja. Das fand ich jetzt am besten bei dem neuen Metalgate mit dieser komischen Gamergate-PhD-Tusse auf dem Rageaholic-Kanal, dem YouTuber. Weil der ist ja so ein Mettler und der weil von ihr, da war praktisch so ein feministisches Diskussionspanel, was übersetzt heißt, da waren vier Feministinnen, also drei Feministinnen und ein Feminist, der Quotenmann, der das moderiert hat, und die haben alle eine Meinung, das ist ein Diskussionspanel. Und da ging es halt um irgendeine Frontsängerin, die eine Tour abgesagt hat, weil sie halt irgendwie Death Threats gekriegt hat. Und der fängt halt an, ihr blöden Spasten, ihr wisst überhaupt nichts über Metal, und zeigt dann halt ein Interview von Motorhead, wo die halt beschreiben, wie bei irgendeinem Konzert in Dänemark, glaube ich, die halt wirklich einen Mob von 80 Leuten kam, um halt die Band zu verprügeln. Und wo dann das Moschen losging. Ganz ehrlich, das ist... Das ist toxische Maskulinität. Das waren bestimmt überwiegend Männer. Weiß und Heterofaschisten. Ist mir scheißegal, dass die Leute jetzt sagen, sie machen Metal und wegen sowas Touren absagen. Das ist toxische Femininität im Metal. Ja. Dreck hier mit muslimischen Frauen, die nicht am Sport teilnehmen können, steht ja auch schon drin. Ja. Okay. Und ich meine, das Lustige ist, was dieses Papier, das ist halt EU-Exekutive. Das ist nicht mehr so irgendwie irgendwelche verwirrten Aktivistinnen, die irgendwie einen YouTube-Channel haben oder bei der Taz schreiben oder so, sondern das ist EU-Kacke. Weißt du, so Sachen, die dann auch in Gesetze gegossen werden. Wir brauchen den Dexit oder den Gerxit oder wie man das dann nennt. Den Brain Exit. Die haben ja auch schon so ein Ding mit irgendwelchen including humorous GIFs. Ja. Also so gut. Eine Scheiße wie auf dieser No Hate Speech Seite von den neuen deutschen Medienmachern. Crime Prevention Prize. Haben die denn irgendein Verbrechen verhindert? Ja, auf jeden Fall. Humorous GIFs, da wurden schon tausende Verbrechen verhindert. Die schicken das immer per E-Mail nach Somalia und dann wirst du nicht beschnitten als Achtjährige und dann als Zwölfjährige vergewaltigt, weil sich jemand von AIDS heilen möchte. Weil der sieht dann das GIF und denkt sich, ha, das ist dann das halt ist so nicht. Lustig, das GIF. Apropos, dafür könnte man einen Crime Prevention Preis kriegen, wenn man sagt, hier weibliche Genitalverstümmelung ist jetzt legal, weil dann noch weniger Verbrechen stattfinden. Ja, aber nicht in Deutschland, weil in Deutschland wartet ja immer noch darauf, dass eine einzige Anzeige nur gemacht wird wegen diesem tollen Paragraphen, den sie extra gemacht haben. Null, noch gar nichts. Ja, vielleicht in 10 Jahren. Nee, die tun dann einfach hier Vaginalpiercings als Genitalverstümmelung mit aufnehmen und dann hast du deine Fälle. Ja, klar. Und dann braucht man da wieder ein bisschen Geld, um die Gruppe zu gründen. Und die dann tatsächlich dazu gezwungen werden, weil sie mit ihrer Familie Urlaub machen im Heimatland, von dem sie geflüchtet sind, die trauen sich dann nicht zum... Muss man eigentlich 18 aufnehmen sein, um sie ein Tattoo machen zu lassen? Oder Einwilligung der Eltern. Oh, okay. Wir brauchen auf jeden Fall feministische Camps. Also, ich finde das gut. Also, das sind jetzt lauter so nationale Projekte, die vorgestellt werden. Blog. Ja, weil das jetzt so die einzelnen praktisch Bemühungen, jetzt hier ist Rumänisch, davor war Französisch, glaube ich, einfach haben auf der Konferenz dann Leute ihre Sachen vorgestellt. Und weil das alles aus dem gleichen Eimer kommt, haben die natürlich auch alle lustige GIFs, dann halt auf Rumänisch oder auf keine Ahnung. Und hier das Zitat, Zitat: It's not about creating a hashtag, it's about getting it viral. Yeah, Internet, I use it. Es geht nicht um die Misogynie, es geht über die virale Misogynie. Ja. How do you do? Go viral, fellow Ja, kids. das wäre dann das Gamergate-Zitat. It's not about misogyny, it's about getting misogyny viral. Ihr spielt 2D-Schach, wir spielen 3D-Schach. Sexismus und subtiler Sexismus. Ich finde das so geil, dass sie da so, Break oh, silence. wir müssen einen Hashtag viral kriegen. Das wird anstrengend. Da müssen wir eine klare Zielsetzung haben. Während in Gamergate, so Ende 2014 und die meiste Zeit durch 2015 durch, war so, hey, irgendeiner hat einen Hashtag hochgeschmissen. Okay, cool. Pff, Ja. Report, sexist reported. Und in Das war Deutschland geht das ja auch heute noch, wie wir an den ganzen Betroffenheits-Hashtags der letzten 12 Monate oder so gesehen haben. Abmerkeln. Ja, ich meine eher so Sachen wie im Zug passiert zum Beispiel. Der war ja Ja, auch aber die können viral, wirklich. aber der war nicht viral, weil es Weil darum so viel im ging. Zug passiert ist, ja. Oder noch war das bei ausnahmslos oder war das im Zug passiert, wo dann die Artikel schon erschienen sind Ausnahmslos. in den journalistischen Outlets? So, weißt du, erst der Stunde gibt es den Hashtag, der wurde nicht drunter getweetet, und hast die ersten Artikel drunter, dass es da jetzt eine ganz große Hashtag-Bewegung gibt. Und wie gesagt, vorhin mit dem Stop Enslaving Saudi Woman, da braucht man eine zweite unabhängige Quelle. Aber bei ausnahmslos reicht es, wenn, keine Ahnung, wenn die Journalisten miteinander kollidieren und miteinander auf einer Mailliste stehen oder sowas, weil anders kannst du dir das nicht erklären. Ja, Vielleicht klar. wollten die dir, vielleicht wollten die auch schreiben, abhängige Quelle, und haben aus Gewohnheit noch ein Un davor gehängt. Ja. Ja, aber im Zug passiert, hatte ich doch das Rennen gemacht und immer geguckt, okay, immer alle halbe Stunde gegoogelt, wer hat als nächstes drüber berichtet. Und es fing halt wirklich so an, die ersten hatten, das war ein bayerisches Blatt, das nach 25 Minuten, nachdem der Hashtag das erste Mal gepostet war, schon, ja, hier, ein großer, beliebter Hashtag. Ja, waren da nicht, da waren ja auch, also ich meine, in diesem ersten Aufruf waren ja auch schon lauter Journalisten drin. Und der ist ja quasi schon live gegangen mit diesen ganzen Unterschriften von den Leuten von Schwesig und so. Ja. Das ist dann die Möchtegern-Zivilgesellschaft, die einem vorgegaukelt wird, wie in der Matrix. Nein, nicht vorgegaukelt, aber es ist halt Astroturfing, keine Ahnung, privilegierte Leute, die dir Kram erzählen. Also. Design a logo, no sexist hate speech. Habe ich nicht gesehen, hatten sie wohl keine Zeit für. Auch der Sticker, der Design Sticker. informative, This der is ist Texas, now you know. Make a giant art installation chalkboard. Write blogs. Organize a debate, ja. bildet Arbeitsgruppen, schreibt Briefe. Ein Bücher. Wunderschön. Da wird es noch kommen. Bücherverbrennung Hey, war ja, der da, ja, Sexismus. Bücherverbrennung kommt dann im nächsten Absatz. Denounce sexist song lyrics, movies, games, commercials, parents, coworkers, and websites. Also, e.g., Wall of Shame ist ein schönes Wort für Pranger. Wall of Shame. Also, diese. Organized Media and Information Literacy. Wall of Shame habe ich ja das erste Mal in Jarheads gehört, den Ausdruck. Including non-violent communication training. Im Gegensatz zum violent communication training, was die meisten Leute kriegen, oder was? Ja, nee, nee, die Leute müssen einfach. Das Problem ist einfach, die heutige Gesellschaft, das merkst du auch schon an den Verbrechensstatistiken, die ist so unglaublich gewalttätig, dass die Leute können gar nicht mehr kommunizieren, ohne sich gegenseitig auf die Fresse zu Das geben. stimmt nicht, du dumme Sau. Also Sport, ist, glaube ich, nicht sehr körperpositiv. Ja, das ist come on fat, over here. Fatistisch. I'll suck you in the mouth, I swear on me mom. Create a phone application for the hate speech watch. Was? Weißt du? Könnt ihr den Job vielleicht mal ausschneiden? For the hate speech watch. Das scheint ja schon was zu sein. Ist das jetzt die Uhr, die so heißt? Die Hate Speech Uhr? Das wird der neue, Wächterroman von Sergei Lukjanenko. Weil die heißen im Englischen ja Daywatch, Nightwatch, Twilight Watch und so weiter. Und das ist dann halt Hate Speech Watch. Hate Speech Watch. Ich meine, sind die ja unter den Sterblichen. All along the Hate Speech Watch Tower. Ja. Ist es dann, damit sich die Gruppe organisieren kann? So WhatsApp-Gruppe erstellen, weißt du? Ja, oder halt auch so der elektronische Blockwart. Halt, wenn du irgendwas siehst, zack, gibst es in die App ein und dann hat es die Annetta schon auf dem Schreibtisch. Halt. Und ja, kannst du weitermelden. Als in ihrer Freizeit immer schön mal auf Reporten klicken. Herr Sturmbannführer. Reach out to social media platforms to push for a report button. This is sexist hate speech and take a stand against sexist hate speech. Also wir brauchen jetzt an jedem Social Media Portal auch noch this is sexist hate speech report, reicht nicht aus. Ich nehme an, das werden dann relativ viele Buttons, so wie ich die Social Justice Warriors kenne. Da müssen ja noch, also sexist ist ja nicht die einzige Art von Unterdrückung, also da muss mindestens noch this is homophobic hate speech und this is racist hate speech hin, damit das... Ja, aber ich würde erstmal den Dreiklang der heiligen Anita befriedigen wollen. Ja? Und dann können wir noch über zusätzliche Knöpfe reden. Ich sehe schon, du wirst müde von dieser. Hey, das macht mich nicht müde, das macht mich höchstens ärgerlich oder ängstlich. Also so abwechselnd irgendwie. Angst, Ärger vor Angst. Ratification and Implementation of the Istanbul Convention. Genau das, was unsere lieben Journalisten in den letzten Monaten nach Köln getan haben. Ja, und das oben drüber doch auch. Push for national laws addressing all forms of violence against women. Sexualstrafrechtsreform, die zwar nichts bringt, aber gibt sicher Brownie-Punkte bei der Kommission. Ne? Ja, da haben sie ja immer gesagt, von wegen Istanbul-Konvention, das war der oberste Talking Point. Wo man sich als normaler Leser doch denken muss, warum gibt ihr mir dieses Wort überall, Istanbul-Konvention? Und niemand sagt mir, was das bedeutet. Ja. Das ist wie mit TTIP. Und die sagen einem einfach, das ist gut, das TTIP. Und dann, warum willst du denn noch mehr wissen? Ich habe dir doch schon gesagt, dass es gut ist. Vor allem, also weißt du, die Feministinnen stellen sich immer hin und sagen, wir führen einen harten Kampf, wir haben das nicht einfach, wir müssen jetzt sehr schwer arbeiten, dass wir was umgesetzt bekommen. Ja, so ein EU-weites Programm, was erstellt wird, wo sich die Leute treffen können unter der Woche, die dann in NGOs, die vom Familienministerium finanziert werden, jetzt über das, was sie da machen, EU-weit Gelder bekommen, um dann Kampagnen vorzubereiten, die in anderen Papieren, wo die Rechtslage EU-weit dann sozusagen schon ausgearbeitet ist, sodass wenn dann die Gesellschaft von der Propaganda von diesen NGOs erreicht worden ist, dass man dann diese Gesetze ändern kann und machen kann. Und dann erzählen mir die Leute, dass sie Probleme haben. Hier, UN, UNESCO, EU. Und dann heißt es ja, Feminists, they have it hard. Keine Ahnung, Alter. Weißt du, du kannst bei der UN sprechen. Bei der EU. Weißt du, so keine Ahnung. Aber wir sind noch nicht im Paradies, solange nicht hier, wie es im ersten Ding hier auf der Seite steht, alle Officials zumindest den Vorschlag gemacht bekommen haben, ein Gender Equality Training zu durchlaufen. Also die möchten gerne, dass ihre Ideologie auch jedem, der im öffentlichen Dienst arbeitet oder in Regierungen oder irgendwo in NGOs oder so, die müssen das am besten alles schon mal in einem Intensivkurs gelernt haben. Scientology hätte so Regeln sicher auch gerne. Also, wir müssen erstmal ein Audit machen, bevor die in der Regierung arbeiten können. Hier finden eigentlich übertragene Diskussionen beim Bundestag jeden Tag statt? Was meinst du jetzt? Also, es werden alle Diskussionen vom Bundestag werden aufgezeichnet. Ja, kannst du dir angucken. Da könnte man doch mal reingehen und Pepe schreien. Ich glaube, so weit reicht das Mikro wahrscheinlich nicht. Appoint Gender Equality Ambassadors. Warum? Wofür? Was soll das? Was soll uns das bringen? Ja, das bringt Jobs. Das bringt Jobs für Soziologiestudentinnen und Gender Studies Studentinnen. Und schön versteckt dazwischen steht, reinforce the intersectional approach in the work of the COE. Also nicht nur Feminismus, sondern gleich der Rattenschwanz, der in Amerika schon hinten dranhängt, den wollen sie hier auch gerne dranhängen. Reinforce the intersectional approach in the work of the Call of Duty. Raise awareness of on sexism inside the Council of Europe. Ja, genau. Gucken Sie sich auch Ihre Nachbarn genau an. Ja. Wer sind Gender Equality Rapporteurs? Die hatten doch schon Ambassadors, jetzt haben sie doch Rapporteurs. Das erinnert mich an einen Artikel, den hatte ich vor 5 Jahren oder so mal über die sich ändernde Kultur in New York gelesen. Der Artikel hieß, glaube ich, sie was, sag was. Also see something, say something. Ja, ja. Der war in der Zeit, glaube ich. Die Kampagne gibt es immer noch. Ja, ja, daran erinnert mich das ganz massiv, an dieses, ja, jeder muss hier jedem auf die Finger schauen, ganz furchtbar. Ja, das ist, im Endeffekt ist es DDR halt. Ja, also Develop Tools for Teachers, sehr geil, simplified version of Bookmarks. Also Teachers können nicht die, also dem muss man die vereinfachte Version irgendwie der Sache zukommen lassen oder was. Ja, damit die Leute, die eh nachplappern, weil sie systemkonform sind, nicht überfordert werden und dann die anderen Leute sich das nachlesen können, wenn sie dann tatsächlich interessiert sind. Ich glaube, dieses See Something, Say Something war über Terrorismus. Ich bin hier gerade auf der Website von ny.gov. Wenn jemand eine komische Uhr mitbringt zum Unterricht zum Beispiel. Download See Something, Send Something Mobile App. Have you ever seen something suspicious but weren't sure how to report it? Now you can. Download See Something, Send Something and you can inform authorities if you see a potential threat. We are doing everything we can to keep New Yorkers safe and this is one way you can help. Sowas brauchen die Feministinnen. Ja. See Sexism, Say Sexism. Ja, das ist diese App wahrscheinlich, die wir gerade gesehen hatten. Ja. Ja, das wird das. Nur weil die schon wieder programmieren soll. Address gaps in existing legislation by including the prohibition of hate speech on the grounds of sex and gender and the fights against all forms of violence against women. Wen auch sonst. Aber ist auch so geil. Address gaps, als würde die jeder sehen. Ne? Also als wäre das so ein Naturgesetz. Da sind halt, da gibt es Lücken. Ja. Ja, in England, aber ganz ehrlich, in England kann man damit gar nicht erst anfangen. Stell dir vor, da wird immer gesagt, Herr Vorsitzender, Sie haben eine riesige Zahnlücke. Ja. Also, ich meine, in England, da hat die doch jeder. Das ist kein einfaches Problem. Also das ist Rassismus, damit möchte ich mich in aller Öffentlichkeit distanzieren. Nein, aber in England, die haben doch auch schon ihre Misogyny Police Report Station Ding. Weißt du, Rotherham, über 1000 junge Mädchen werden vergewaltigt. Niemand sagt something, aber sagt irgendwas. Aber auf Twitter schreibt jemand Kant. Und ja, das hier sind die legislative und juristische Measures. Und da steht hier drin, Monitor Sexist Hate Speech and Collecting Data. Das heißt, all unsere kritischen Beiträge werden schon von irgendwem gelesen und abgelegt. Weil in Zukunft könnte das Hasssprache sein. Mal gucken, ob es dann auch rückwirkend gilt. Ja, wie dieses Ding, wo in England war das ja mit, wo Islamophobie gemonitort wird. Und wo dann diese tolle quadratisch praktisch gut Steigerung war mit ja, und hier sieht man nach den Nizza-Attacken und da wird halt alles rot und dann, wow, everything is red. So much hatred. Und dann, yes, hateful, vile, islamophobic. Warte mal, wo waren wir denn jetzt? Geh noch mal eins hoch, da war noch ein sehr wichtiger Satz im letzten, nämlich unten. Der letzte, das ist der Satz, den offensichtlich die Nicht-Egal-Kampagne auch gelesen hat. Nämlich die also effektive Einsatz von administrativen und zivilen Möglichkeiten und dann der schöne Nachsatz in Klammern. kriminelle Strafverfolgung muss die letzte Lösung sein. Also das, was Nichtegal uns auch durch die Blume gesagt hat, wenn wir nicht von vornherein die Schere im Kopf haben und aufhören, so böse über Frauen zu reden und Frauen zu kritisieren, dann kommt der Gesetzgeber am Ende. Und das steht ja hier als Absicht auch schon schön fett drin. Finde ich auch super. Das ist die Nudging Theory und auch Social Engineering. Also ein gutes Beispiel ist da, in einem Pissoir gibt es ja manchmal so eine Fliege, damit dann, dass man dann einen Anstoß hat, in die Mitte vom Pissoir zu pinkeln. Und sozusagen die ganzen Kampagnen hier, die sollen dir beibringen, dass du von vornherein dich so verhältst, wie das gewollt ist vom Staat. Und das dann nur, dann im, wie gesagt, in den Ausnahmefällen, wenn du dann die Leute nicht freiwillig dazu bewegen kannst, das automatisch zu machen, du dann Gesetze machen willst. Weil dann kannst du ja eventuell auch die Strafverfolgung sparen und das ist ja dann ökonomisch verantwortlicher, weißt du? Aber das mit der Fliege ist halt so letztes Jahrhundert. In Tokio, in dem einen Ding von Sega, da gibt es ein Videospiel. Und da kriegst du umso mehr Punkte, umso mehr du besser du triffst. Das finde ich viel, viel besser als so eine Fliege. Das stimmt. Was mir gerade auffällt, ne? Also ich finde das ganz schön unglaublich, dass hier halt eben steht, man soll irgendwelche Law Enforcement Officials, also halt Polizei, Richter, Staatsanwälte und so weiter, den beibringen, das ernst zu nehmen. Also jetzt überlegt euch mal irgendwas in der Gesellschaft, was strafrechtlich gedingst wird. Also Vergewaltigung, irgendwelche Körperverletzungen, Mord, Diebstahl, lauter so ein Zeug. Und jetzt überlegt euch mal, da würde irgendjemand sagen, wir müssen den Leuten beibringen, dass sie Diebstahl ernst nehmen sollen. Und ich finde es auch ein bisschen affig unten drunter, offering redress to targeted people, also Schadensersatzrecht. Ja, ja, das ist auch eine Überwachung. Da steht das auch so drin. Also irgendwo ja, hört es auch mal. Was für ein Quatsch. Also sowas muss man vielleicht sagen, um den Leuten zu sagen, hier, bring denen mal bei, dass er den Juden hier aus unserer Stadt verjagen soll oder so, dass das wichtig ist. Und dass er das ernst nehmen soll oder so. Das muss man denen vielleicht beibringen. Aber doch nicht, dass sie ihre Arbeit machen sollen. Naja gut, es kann sein, dass es halt vielleicht in dem Bereich noch Leute gibt, die älter sind oder die mit Internet nicht so viel zu tun haben, die dann sagen, mach den Computer doch aus, wenn sie dich ärgern oder so. Und das soll halt nicht mehr passieren, weil das ist ja unzumutbar für Frauen, dass denen so eine einfache Antwort gegeben wird. Das ist ja Mansplaining. Involve young people in policy making. Was ist das für eine Aussage? Was hat das für einen Wert, wenn ich young people, meinen die einfach, ich soll rausgehen und einfach die ersten drei Kinder mitnehmen oder besondere? Oder meinen die nur so vielleicht Leute, die so Arschkriecher, die schon in jungen Jahren anfangen? Ein paar Dumme bei der Amadeus. Ja, ist doch. Was hat das für ein bisschen Stimmvieh, ja. Was hat das für einen Wert, ob da jemand jung oder alt ist? Dieses Ganze, auch der. Gender Digital Divide. Das ist ja auch diese Brexit-Geschichte gewesen. Oh, die bösen Alten haben den jungen Leuten die Zukunft verbaut, ey. Ich weiß nicht, seid doch froh, dass es noch ein paar Leute mit einer vernünftigen Bildung gibt, die euch hier und da mal einen Tipp geben können. Echt. Ich war mit 16 auf jeden Fall absolut vernünftig und da hätte ich hier Policies machen können. Also ja. Definitiv. Ja. Also definitiv. Das da wird es hier anders aussehen. Train Trainers. And educate. Das muss hier stehen. Revise textbooks, teaching methods and curricula in order for them to contribute to gender equality. Mathe, Physik, Biologie sollen jetzt nicht mehr den Leuten Mathe, Physik und Biologie beibringen, sondern auch nebenbei noch dann in den Textaufgaben steht dann da wahrscheinlich, wenn drei transsexuelle Halblibanesen irgendwie ein Werkstück in 8 Stunden fertigstellen, wie lange brauchen dann oder was? Wie viele Privilegien haben sie? Ja. Trans geteilt durch Ausländer mal. Yes. Include information about sexist hate speech and media literacy courses in school curricula. Ja, ja. Gender sensitive sex education. Ich lach mich schlapp. Women's Rights and Tolerance Education. Oh je. Yeah. Das hat sich alles für mich halt, ich meine, klar, das ist einfach, darauf zurückzugreifen, aber trotzdem ist das für mich echt DDR. Also das ist so, wir haben eine Idee und die muss alles durchdringen und alles muss irgendwie, ja, da waren die Textaufgaben wahrscheinlich auch, wenn ein Kombi Nord irgendwie drei Laster hat, wie viele anderen vier Kombi Norde oder so. Ja. Das ist... Take responsibility for taking down sexist graffiti. Weißt Yay! Wenn dann ein Graffiti ist und da eine Frau ist, die einen stärkeren, gut gebauteren Oberbau hat, dann ist das, weißt du, das führt zu Gewalt. Ja, das ist so ähnlich wie Heil Hitler dorthin schreiben, weißt du, das geht halt nicht. Man muss am besten Burka-Zwang einführen, damit das endlich mal aufhört mit dem Sexismus. Weil den Männern ist einfach nicht zu trauen. Also. Ja, und die Männer müssen natürlich mit rein, wenn das denen nicht zu trauen ist, in den Kampf. Ja, du musst ja nur die richtigen Buzzwords lernen und dann kannst du auch Vergewaltiger sein und kannst dich in die feministische Clique einschleichen. Das hatten wir ja beim Con, bei Sue Quinns Crash Override Network, wo dann den Leuten erzählt wird, also Frauen, ja, ich werde mich umbringen, wenn du mir keine Nacktbilder schickst und nicht mit mir redest, weißt du? Also dieses, wir müssen darauf achten, dass die Leute nicht kacke sind. Ja, was willst du denn machen, Alter? Die Ideologie bietet einfach nur Buzzwords an. Ja, wow, ein Psychopath lernt die Buzzwords auswendig. Good job, aber die komplette Mitte der Gesellschaft leidet unter diesem orwellischen Scheißdreck, Alter. Ohne Spaß. Recognize NGOs as partners and ensure their independence and the safety of their members. Von den feministischen Camps geredet. Ah, ja. Und deutsche Mädel, sage ich da noch. Es braucht feministische Camps. Ja, und das ist jetzt hier wieder das Collaboration mit der Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft ist das Lieblingspasswort von diesen ganzen NGOs hier. No Hate Speech Movement und nicht egal und so. Zivilgesellschaft, Kollaboration mit der Pegida. Und ensure their independence heißt so viel wie: gebt ihnen bitte so viel Kohle, dass sie machen können, was sie wollen. Ne? Ja. Und das also da auch echt genau. Ich weiß, und ich meine, echte Zivilgesellschaft kann sich selber finanzieren. Und ihre Sicherheit wahrscheinlich vor Gegenrede und so. Ja, vor bösen Leuten, die in Stasi-Uniformen einen Preis vorbeibringen wollen. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, die Pegida freut sich über so einen Entschluss. Ja. Weil die, wenn die Regierung endlich die Pegida als Partner anerkennt und ihre Unabhängigkeit garantiert, ja, ist doch gut. Und ich denke, da sind auch alle froh mit, die diesen Antrag stellen. Auf jeden Fall. Einfach. Support and fund women's rights organizations. Juhu! Hackathlons, okay. Ja, sagt man jetzt Thlons? Hackerschlons. Ich war letzte Woche beim Hackerschlons, das war ein Spaß. Hallo, ich fühle mich schon viel leichter. Oh, take a stand against sexist hate speech and denounce it when it happens. And help prosecuting the authors without victimizing the victims. Victimizing the victims. Training the trainers, victimizing the victims. And victimizing the victims. Don't victimize the rectums. Take a stand and don't hate the player, victimize the victims. Take a stand against entartete literatur and denounce it when it happens and help prosecuting the authors without victimizing the readers. Huh? Ich meine, ganz ehrlich, also wenn du einfach nur Misogyny mit Semitism und Patriarchy mit Jewish World Conspiracy ersetzen tust, dann ist der Text immer noch genau gleich, kommt aber aus der Nazi-Zeit. Aber der funktioniert logisch genauso. In Form about potential sanctions for writing hate comments. Ja, erinnern wir uns alle an den Tweet vom Justizminister, ne? Das soll allen eine Lehre sein, die in ihre Tastatur hauen. Bestrafe einen Erzieher 100, hatten wir ja auch schon letzte Woche. Das Problem sind die ganzen Russen, ne? My name is Victor, victimizer of victims. Train a group of journalists to tackle sexist hate speech and act as ambassadors. Ich glaube, das hat bei uns schon funktioniert. Ja, aber auch so einiges von dem Zeug hat bei uns schon funktioniert. Überlegt euch mal die ganzen Kampagnen, also wie schnell drauf reportet wird, Aufschrei, nicht im Zug passiert, wie die Outlets sich ein scheiß Narrativ anpassen. Also wenn du dir einfach nur anguckst, also worüber wir ja eigentlich auch dauernd die Streams machen, zu einem guten Teil, alles, was hier drin steht, kommt so irgendwie, weißt du, so komm, EU, ja, wir müssen mal hier, weißt du. Es kommt dann eine Woche später bei den trainierten Gruppen von Journalisten, kommt das dann eine Woche später vor. Ja. Unser Slogan sollte sein: Die Nachrichten von heute, schon heute. Ja. Also, report also on positive narratives. Das ist ja auch mal dieses Ding mit den Gegennarrativen, was wir gestern erst von den neuen deutschen Organisationen gehört haben. Ja, und auch das, was bei der Generalprobe, also Gamergate, ja auch schon praktiziert worden ist, in dem ständig halt Jubelreden über Spiele wie hier Sunset oder Gone Home oder so geschrieben worden sind, die praktisch keinen interessiert haben, die nicht die Stimmung der Leute abgebildet haben, aber die halt förderlich waren für gewisse Narrative und gewisse Interessen. Und genau so läuft es hier. Improve the quality of media by being inclusive and including all voices in terms of gender balance in the media profession, including women in news and programs and in terms of gender-sensitive reporting. Ja, das sieht man dann, wie in England, wo aus einem Comedy-Programm ein weißer Comedian rausgeschmissen wurde, weil sie gesagt haben, ja, das Programm ist nicht divers genug, du musst leider gehen. Ja, hab ich auch gesehen. Chris, blend mal noch hier das hier ein, wenn wir gerade eh schon bei Media sind. Da habe ich auch noch ein schönes Papierchen. Das ist ein wunderbares Papierchen. Aber hier positive Gegennarrative, da haben wir mit keinem Wort ist illegal, das muss ich schon sagen. Das ist ein sehr gutes, positives Gegennarrativ. Ja, das ist ein super Slogan. Also hier ist dann auch nochmal hier Council of Europe. Wie man wirklich direkt den Medien diktiert, was sie zu berichten haben. Wenn dann ein Journalist davon redet, was Journalismus mit Haltung ist, dann meint er, dass er so ein Papier gelesen hat und sich daran halten tut. Reconciling Media Freedom and the Promotion of Gender Equality. Das steht weiter unten drin. Aber generell, was einfach in dem Papier drin steht, ist absoluter Bullshit. Einfach nur Reconciling Media Freedom and the Promotion of Gender Equality. Da ist es. Also, freie Rede, weißt du, Medien, Alter, ohne Spaß. Das kommt von der EU, weißt du? Geile Scheiße. Promote female leadership positions in the media as a tool for positive change, ohne Nachweis, dass es das auch ist. Nur rein aus einer Ideologie raus. Niemand kann mit Sicherheit sagen, ob Männer oder Frauen irgendwie was besser machen, bis man es probiert hat. Und es ist völlig lächerlich zu behaupten, das wäre ein Tool for positive change, wenn man dafür nicht einen Hauch eines Nachweises hat. Und das wird dann Medienvertretern gegeben. Unglaublich. Ja. Wohnen wir hier? Bananenrepublik. Und das, was wir in unserem... Self-regulatory mechanisms. Ja, super. Mehr Selbstzensur, da müssen wir euch nicht so oft auf die Finger hauen. Versteht ihr? Ja, also und das meinen sie in dem Combating Sexist Hate Speech, da tun sie dann sozusagen die Möglichkeiten ausarbeiten, wie man dann, bevor man ein Gesetz verabschiedet als No Hate Speech Movement, sich mit Journalisten trifft, weil man hat ja dann jeder auch noch irgendwo eine NGO. Warte mal, da unten drunter müssen wir auch noch, warte mal, Entschuldigung, Abel. Welchen jetzt? Den hier, den anderen mit dem blauen Dreieck. Proactively addressing the effects of gender stereotyping by educating and raising awareness in society. What the fuck? Die Presse ist nicht dazu da, uns zu erziehen. Die Presse ist dazu da, uns Fakten und Nachrichten zu geben, über die wir uns eine Meinung bilden. Weil wir sind erwachsene Menschen. Wir müssen nicht von euch erzogen werden da oben. Seid ihr bekloppt? Wortwörtlich. Also, das ist, weißt du, und du hast dann dein Cesspool von zum Beispiel Republika, wo du dann eine Media Convention hast und Aktivistentrottel, die dann auf den Haufen hocken und miteinander kollidieren und eigentlich ethischen Journalismus begraben. Hier in dem Papier wird dann sozusagen gesagt, nee, die machen das ja da schon richtig, wenn sie dann einem Journalisten die Karte geben und dann promotet der ihre NGO und die können sie ja dann über Gender Equality aufklären. Also das ist wie ein Krebsgeschwür, was in der Gesellschaft wuchert. Also diese Ideologie, das ist keine Ahnung, weißt du, wir müssen Awareness in der Society raisen und wir müssen Media Freedom, must promote Gender Equality. Weißt du, das ist, und von der EU, weißt du, von höchsten Gremien, Alter. Da treffen sich die Minister und können das dann umsetzen. Weißt du, die besprechen das dann, gehen an ihre Heimatländer und dann tun sie das verabschieden. Weißt du, geile Scheiße, Alter. Kahanistaner, aller Länder vereinigt euch. Vizoraner, die bunte Pflicht ruft. Weißt du, das nenne ich mal Big Vagina hier. Ja, wortwörtlich. Good practices. Specific legislation. Ja, klar. Wir wollen euch eure Meinungsfreiheit nicht wegnehmen. Nein, wir wollen sie nur essen. Women Expert Databases. Netzwerke für diese ganzen Uschis, die dann ihre sinnlosen Dienste anbieten dürfen. Diversitätskonsultant und so ein Mist, ey. Das sind hier die Profis, die können das genauso gut. Ach, Heil Diversity. Sag ich da nur. Stonk. Das ist eine Human Rights Organisation. The Council of Europe is the continent's leading human rights organization? Hä? Menschenrecht. Eben dachte ich noch, es wäre die Exekutive der Europäischen Union, aber da habe ich mich wohl geirrt. Das ist nicht die Legislative? Nee. Die Legislative ist der Rat, oder? Nee, das Parlament. Nee, das Parlament kann auch nur sagen, ob es... Dann ist es der Rat. Nee, aber das hatte ich vorhin extra nochmal nachgeguckt. Das ist überhaupt keine Exekutive. Nimmt vor allem die Aufgaben der Exekutive wahr und entspricht damit ungefähr der Regierung, sagt Wikipedia. Okay. Ja. Europarat. Also... Nee, das ist die Kommission. Vorsicht. Rat und Parlament können die Vorschläge der Kommission zwar abändern und erweitern, können aber nicht von sich aus ein Rechtsetzungsverfahren einleiten. Ja, das ist doch die Legislative. Ja, besser informiert. Also sie besitzt im Bereich der Legislative das alleinige Initiativrecht. Nur sie kann einen formalen Vorschlag machen und dann dem Rat und dem Parlament vorlegen. Also ist es eine Mischung im Endeffekt. Obwohl unsere Regierung ja auch eigentlich die Gesetze macht und sie dann vorlegt. Also ich hab auch noch ein Papier vom Ministerrat, wo dann auf das Papier eingegangen wird. Das ist ja der interessante Teil sozusagen. Du hast das Papier, es kommt dann von Council of Europe for Gender und dann hast du die No-Hate-Speech-Kampagne, die aber nichts mit der EU-Hate-Speech-Kampagne zu tun hat, sondern vom Familienministerium kommt und dann hast du das Familienministerium, was nach Europa geht und im Ministerialrat sich dann zusammenhockt, was verabschiedet und dann wird es weitergereicht und jedes Mal, wenn du irgendjemanden ansprichst und sagst, was soll denn das, dann sagen die, nee, das kommt von da drüben, das hat jetzt nichts mit uns zu tun, das war jetzt die Gender Equality Unit, die den Vorschlag eingebracht hat, aber der Vorschlag wurde vom Council of Europe Gender Council verabschiedet, also als Resolution, aber die können das ja auch nicht umsetzen, wir brauchen den Ministerialrat dazu und der hat dann sozusagen auf Deutschland-Ebene dann einen Teil der Kampagne schon finanziert, der sozusagen die Öffentlichkeit dafür schafft, das durchzusetzen. Und dann denkst du dir so, ja, geile Scheiße, Bürokratie und so, wen kann ich jetzt anbullen dafür? Und jede Person im Staat, ob du jetzt die Schwesig anschreibst oder die No Hate Speech oder die Nicht-Egaler, die schreibst dann an und dann sagen die, nö, das hat nichts mit uns zu tun. Ich habe die Leute nur in den Zug geladen. Ich habe nichts davon gewusst. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Verantwortung. Na, Verantwortung zeugt davon, Antwort geben zu können. Und das können die meisten von diesen Organisationen, sind nicht in der Lage, einfach nur den Entscheidungsweg von diesen ganzen Papieren und von den Sachen, die dann umgesetzt werden, einfach nur zu erklären, sind sie nicht in der Lage. Das ist und hier in diesem Bereich geht es jetzt um die No-Hate-Speech-Movement-Kampagne. Also das ist ja mal NHSM, die Zivilgesellschaft halt. Also bei uns die neuen deutschen Medienmacher, deren Agenda das halt eben ist, dass wir ein Einwanderungsland sind und so weiter und so fort. Also laut deren Webseite. Ja. Die machen hier irgendwelche Aktionstage und da gibt es dann hier artistische Werkzeuge wie Videos, Songs, Schauspiele, Brettspiele, Online-Spiele oder Malwettbewerb. Staatskunst. Mit Fingerfarben, hoffe ich doch. Staatskunst. So richtig schön kommunistisch. Naja, das ist ja die Zivilgesellschaft, die das hier macht. Ja, natürlich. Das warst du unter Stalin auch. Und dann sollst du hier einen Wettbewerb machen, wo du dann nur Hate Speech Movement, T-Shirts und Pins als Preise kriegst. Wir brauchen neue Quatsch, Menschen. Ey. Neue Menschen braucht das Land. Neue Menschen in neuen T-Shirts mit Buttons genau. Und Stickern. Und Pins, ja. Develop educational tools and materials like Daumenschrauben. Implementation of legal instruments. So was steht hier so zwischen. Mach einen Wettbewerb mit Buttons und kümmere dich um Gesetzesänderungen. Apropos Buttons, da gab es jetzt, Anita Sarkeesian hatte bei irgendeiner Convention einen Stand, wo du so vier kleine Buttons, so diese 2-3 Zentimeter Buttons zum Anstecken für $6, vier Stück. Das sind feministische Buttons, die sind von Frauenhand gekaut und gebogen und so. Und natürlich die super tollen Counter-Narratives. Collaborative Platforms, Skills to help other NGOs und dann auch ganz zwischen den ganzen unschuldigen Sachen hier steht, create a bot army again oder a bots army, was auch immer das sein soll, gegen Trolle. Eine Bot-Armee, die Armee eines Bots soll man kreieren. Genau, stimmt. Ja, genau. Create a bot army. Use strategic litigation. Ja, genau. Zwischendrin mal mit so einer piepsigen Stimme und dann die Zylonen so. Ja. Aber ey, Glitch in der Maschine. Wir sind für Menschenrechte. Und danach kommt auch Team Gina Lisa. Identify national courts issuing sexist judgment. Which reinforce the gender stereotype. Ja, da sind die Deutschen ja besonders gut drin in den letzten Monaten. Meine Fresse. Was heißt denn Identify in dem Zusammenhang? Dass man sich vor den Gerichten zusammenrottet und ihre Unabhängigkeit irgendwie anzweifelt? Oh, nein, das ist wieder see something, say something. Sexist judgments. Ich weiß nicht, welche Courts die meinen. Hier Heidi Klum bei Germany's Next Topmodel-Entscheidung. Die meinen einfach nur Team Gina Lisa. Ja. Und Kachelmann. Das ist so übel. Glückwunsch übrigens an Kachelmann, das hatten wir vergessen. Und so geht es noch wieder weiter mit Istanbul Convention. Was ist denn die Grefio? Was sind denn Shadow Reports? Collect Data and Draft Shadow Reports. Das hört sich nach Solid Snake an oder so. To push for policy changes. Shadow Reports. Ja. Weißt du das, Abel? Was das sein soll? Sind das halt so interne Sachen oder was? Ja, das ist dann so ein Papier, was man der Öffentlichkeit nicht sagen kann. Also. Super, das macht mich ja richtig, also da habe ich ja richtig Vertrauen in meine Organe, wenn die schon bei so einem einfachen gesellschaftlichen Thema anfangen, den Kram geheim zu halten. Was machen die dann erst bei einem Freihandelsabkommen? Grefio ist jedenfalls die Group of Experts on Action Against Violence Against Women and Domestic Violence. Mhm. Müsste die dann nicht Moment mal, die sind gegen Gewalt, gegen Frauen und gegen häusliche Gewalt. Ja, das steht in der Istanbul-Konvention auch mal so drin. Aber die hätten sie auch Kommas benutzen können. Experten für Aktionen gegen Frauen, Gewalt, und häusliche Gewalt. Das letzte Komma könnte. Die ganzen Kommas sind das schöne Grefio kaputt machen. Okay, Artikel 66a der Istanbul-Konvention befasst sich mit der Mitgliedschaft bei Grevio. Aha. Also wieder irgendwie, wieder eine Verstrickung da. Also So, da soll man keine Verschwörungstheorien anfangen, ey. meine, wie willst du dann, wer ist dann für was verantwortlich, wenn du so viele Gremien hast und einfach, Vielleicht weißt du, so, ist das der Trick dahinter halt. So das Haus, ja, das das Verrückte macht. Ja? Wenn ja. Sie Auskünfte wollen, müssen Sie sich an die Auskunft wenden. Wer läuft denn den ganzen Institutionen denn hier nach? Also es ist ja schon schwer, das einfach nur darzustellen und dann ein Papier zu lesen und zu zeigen, von wo was kommt. Das ist ja schon hart. Also wenn du jetzt dann sozusagen eine direkte Sache kritisieren wollen würdest, dann hast du dann 14 Stellen, an die du dich melden kannst. Warum ist eine Türkin Vorsitzende der Europäischen oder was? Hä? Ja, weil du Human Rights, also verschiedene Institutionen der EU sind ja auch schon bereits, also Russland und Türkei und so sind ja da auch schon beigetreten. Und in dem Okay. Fall ist, sind die schon beigetreten. Also, Ganz schön viele Frauen, wollte ich nochmal anmerken. ja, ich fühle mich Ja. unterrepräsentiert. Ja, muss ich auch sagen. Niemand aus Deutschland. Ich bin überrascht. Im Europarat haben wir ja auch nur einen Deutschen sitzen, also nicht im Rat, in der hier, na, wie heißt's? Council? Doch. Nee, Kommission, was ist das jetzt hier? Nee, das ist vom Council of Europe, Ach, das ist aber das andere war von der Kommission. Da haben wir nämlich unseren besten Mann hingeschickt, den wir hier nicht mehr gebrauchen konnten, den Oettinger. Oettinger ist der Beste. I welcome you all here at the beautiful Stuttgart, gell? Ja. Ja, so zu Shadow Report hätte ich noch ein gutes Beispiel. Bankenkrise geht man davon aus, dass sozusagen, wenn die Banken pleite gegangen wären 2008, dass das ein ähnliches Chaos im Land produziert hätte, wie wenn der Strom einfach für ein paar Wochen nicht da ist. Und es wäre dann sozusagen ein Shadow Report. Weißt Oh. du? So So. das, was sie früher über die Nein, Folgen welche? des Atomkriegs gemacht haben und Die so. fragen Sie Ziemlich jetzt genau. hier bei diesem Fragebogen, hier geht es um wie stark die Istanbul-Konvention umgesetzt ist. Und dann steht dann hier, wie ist die Arbeit der NGOs und anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen, Zivilgesellschaft, ganz besonders Frauenverbände. Wir bedanken uns ganz besonders bei den Frauenverbänden dafür, dass sie uns gesagt haben, dass wir das reinschreiben müssen. Wenn ihr euch noch erinnert an diese ganzen Which measures Vorträge. are taken to ensure effective cooperation with these organizations on national and regional local levels? Also ihr habt euch verpflichtet dafür, dass wir euch den Scheiß hier geschrieben haben, dass ihr uns weiterhin Kohle gebt. Ach so, was Ja, mir vor allen noch. Dingen denen auch Einfluss geben und Ja. die da überall mitbestimmen lassen. Ja. Ohne dass sie demokratisch legitimiert werden. Ist eigentlich ein Fall für Artikel 20 Grundgesetz. Und dann Wenn man das müssen die ganz hier noch böse auslegt. Berichte darüber erstatten, was die alles Tolles machen können da drin, welchen administrativen Status die haben, welchen Einfluss. Das müssen die denn hier alles melden, um dann zu sagen, so, ja, hier, wir haben gut gearbeitet, wir haben alles umgesetzt. Die ganzen Leute sind alle überall und sagen uns, was wir tun sollen. Habe noch eine Anmerkung zu den Shadow Reports, weil ich ein Autist bin. Das kann aber auch ein Bericht an die UN sein. Also, da gibt es auch Sachen, die Shadow Reports heißen. Also, der Fakten halt. Ja. Ich bin mal gespannt, ob hier auch wieder was von Männern drin steht, weil sie ja in der Istanbul-Konvention immer gemeint haben, das wäre ja alles auch für Männer, so nach dem Motto tralala, tralalup und auch irgendwie Gewalt, die Männer betrifft, häusliche Gewalt und so ein Zeug. Implemented, women, women, implemented, women, implemented, men. Equality, okay. Nichts damit zu tun. Women, women, women, women, women, Women and Men. Equality. Women. Women. Women Empowerment. Especially must also encourage women, especially when boys contribute, bla bla. Weil da tippe ich mich mal drauf, dass die hier nicht fragen, ob die Leute auch was machen, um sich darum zu kümmern, dass Männer da auch nicht betroffen sind. Ja, ich denke mal, wir können das mal so langsam abbrechen hier. Da geht es ja auch eigentlich nur um Gewalt gegen Frauen. Also ich erwarte das gar nicht mehr. Ja, aber in der Istanbul-Konvention, wurde das ja noch irgendwie angedeutet. Angedeutet, ja. Ja. Ja, ich finde das auf jeden Fall gut. Ihr solltet mal alle eure Privilegien checken. Also, macht das mal. Hier unten kommen dann halt noch Detailsachen, die schon auch interessant sein können, aber halt detailmäßig sind. Da wird auch zum Beispiel noch die Frauenlobby erwähnt, der europaweit unterwegs ist. Da muss ich kurz im Forum gucken. Die dann zum Beispiel Strategic Framework 2016-2020 Together for Feminist Europe ein Strategiepapier haben. Aber die sind dann schon wieder ein Stück weit weiter weg von der Macht sozusagen, wo man dann weniger Doom and Gloom panisch hin und her rennen müsste. Allerdings schreiben die auch interessante Sachen. Also das Ding ist halt, dass da überall eine hohe Verflechtung einfach ist. Wenn du als Think Tank Geld von der EU bekommst, dann ja. Das Ding ist halt, wenn du von der EU Geld bekommst, ist halt, bist du schon näher irgendwo an der Macht dran. Und da oben, der Peng-Kollektiv, die haben doch auch das Fluchthelfer gemacht, wo sie Leute aufgefordert haben, illegal Leute zu holen. Tumblr-Blog verlinkt. Oh Mann. So, Feminist Unicorn. Geh mal drauf. Geh mal drauf. Feminist Unicorn. Wollt ihr es wirklich auf, sehen? Will ich sehen. Aber ja, ich brauche halt auch die russische, ja, stimmt, schade. Können wir ja vielleicht in einem anderen Stream, wenn er da ist, mal nachholen. Das wird der Bookmark, auf jeden Fall, ja. Wir wollen auf jeden Fall lernen, was Shut Your Sexist Mouse Up auf Russisch heißt. Ja, Idi Nahui ist halt Maul. Ja, da kommt noch mal Project Unbreakable. Ich will's. Soviet Russia, female hates you. Oh Mann. Komm, mach doch noch mal den Tumblr. Wir hatten so viel trockenes Zeug, wir wollen doch mal lachen. Project Unbreakable. Okay. A fucking whore. Abuser Number One, Abuser Number Two. Ah, da sieht man doch die Other, die schon, indem sie nicht die Namen ausschreibt. Immer einen Richter loswerden, weil er ein Fehlurteil gesprochen hat. Und da schreiben sie, warum. Wurde das Fehlurteil korrigiert oder macht man einfach nur einen Tumblr-Blog? Also, weißt du. Gut, ich habe jetzt von dem Fall auch keine Ahnung. Also so theoretisch kann ich mir dazu keine Meinung erlauben. Wahrscheinlich geht es da um dieses Ding, diesen Stanford-Geschichte. Weil da haben wir alle gemeint, der Anwalt muss weg, er hat ihm nur ein halbes Jahr gegeben. Ja, Kenners, das war ja heute schon ganz schön interessant, was wir da gemacht haben. Wir waren heute die Tomate, der Herr Solanum, der Marsaffe, der Caps Lock. Ich war heute wieder mit dem Gruppenaccount drin als Ebel. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei eurem örtlichen Femsock-Gauleiter. Oh, Scheiße. Ja, wir müssen hier nochmal kurz zu Deutschland. Germany. Was hat das mit Deutschland zu tun? Ziel der Jugendorganisation. Da kann wohl jemand nicht so ganz mit Spalten und Zeilen umgehen. Nicht, ja. Finde ich gut. Head of the Equality Division. Das hört sich alles so militaristisch an. Wer weiß, vielleicht haben die auch Truppen. Gestern ist in Berlin die erste Brigade der Equality Division einmarschiert. Und ja, Joy Division wahrscheinlich. Ja. Das Gender Equality Unit hat die Rundfunkanstalten unter Kontrolle. Ja, die positiven Gegennarrative, das erinnert mich immer ein bisschen an eine Kurzgeschichte von dem Autoren von Fight Club, von Chuck Palahniuk, wo es darum geht, dass es eine bemannte Mission zur Venus, glaube ich, geschickt wird. Und dann finden sie raus, auf der Venus ist der Himmel. Und da sind alle. Also das Nachleben ist bewiesen. Und dann bringen sich aber alle um. Aber das Problem ist, es wird rausgefunden, wenn neue Leute geboren werden, dann werden die Leute von der Venus zurückgeholt und reinkarniert. Und da alle in den Himmel wollen, werden dann Auswanderungskommandos freigestellt. Die sind dann weiß gekleidet und laufen mit weißen Maschinengewehren rum und helfen den Leuten, auf die Venus auszuwandern. So kommt mir die Gegennarrative vor. Das sind die weißen Maschinengewehre. Das ist so der letzte Touch, der das erträglich macht irgendwie. Und dann hast du irgendwann, weißt du, scientific paper. Males who refuse to check their privilege have been more complicit with the equality unit after being forceful packed. Weißt du? Oder wie man das ausspricht. Google das nicht. Ja, auf jeden Fall, so alte Science-Fiction-Geschichten lesen macht echt Spaß, wenn man in der heutigen Zeit lebt. Ich kenne da auch noch so eine über irgendeine Frühstücksflocken, die Kinder kriegen. Wenn sie zu viele Fragen stellen, kriegen sie dann halt besondere Frühstücksflocken, bis sie aufhören, Fragen zu stellen und wieder mit Bauklötzen spielen. Ja. So kommt mir das heute auch oft vor. Ja, 1984 ist ja auch immer mit Mama, Mama, wir wollen zur öffentlichen Exekution gehen. Nein, Kinder, ich möchte jetzt nicht mit euch zur öffentlichen Exekution gehen. Wir denunzieren dich. Ja, und der Chris hat, um dieses ganze negative Zeug aus der Regierung und von den NGOs und so zu kontern, mal ein Logo entworfen, das wir alle sehr mögen. Das ja, wir rufen die Kein Wort ist illegal Kampagne aus. Wir haben uns gedacht, im historischen Kontext vom Tag der Deutschen Einheit, wo wir sozusagen eine Vergewaltigung von Artikel 5 von der linken wie von der rechten Seite von den politischen Ideologien mit ansehen konnten, dachten wir uns so, das wäre der perfekte Tag, unsere Kein Wort ist illegal Kampagne zu launchen. Und von der Kampagne werdet ihr in der Zukunft noch mehr hören. Spätestens dann, wenn ihr in der Zeitung lest, Anführer, der kein Wort ist, illegal Kampagne verhaftet und eingesperrt. Ja. Mitgliedschaft in der TeamSpeak-Organisation. Ihr werdet spätestens in 10 Minuten bei einer bayerischen Lokalzeitung darüber hören, was für eine große und erfolgreiche und wichtige Kampagne das ist. Und wie populär die ist. Ja. In diesem Sinne, verbreitet auf jeden Fall den Hashtag weiter, wo ihr ihn seht. Und ihr seid auch sehr eingeladen, dieses Logo für diverse Zwecke zu benutzen. Man kann das hinter Julia Schramms Kopf montieren oder unter Anita Sarkeesian oder wie auch immer. Da kann man alles mitmachen. Genau, SVG-Datei kriegt ihr auf der Weltraumaffen-Internetseite. Ist auch verlinkt. Ja. Dann? Doom and Gloom. Alles wird untergehen. Ja. Was für eine Zeit, ein Pessimist zu sein.